Hey, Kian. Ich wird doch demnächst impeached. Und weil 46 so was Positives sein muss, haben wir uns noch jemand Neues mit an Bord geholt. Deswegen haben wir dieses Mal einen richtig geilen Gast. Darf ich vorstellen? Der Tom. Hi Tom, grüß Hey dich. Tom. Hi Hendrik, hi Kilian, hallöchen. Hi. Das ist jetzt auch gar keine Erwartungshaltung, die hier aufgebaut wurde. Nee, ich liebe ja Folgen mit Gästen. Und auch diesmal hat der Gast wieder eine ganz besondere Geschichte mit. Aber wollen wir darauf gleich oder später eingehen? Ich glaube, dann machen wir das dann nachher gleich. Es ist ja so, dass das Hauptthema der Folge dann. Aber wie du gerade schon sagst, ich glaube, man kann wirklich mit Abstand sagen, wirklich sagen, dass unsere Folgen mit Gästen mit Abstand die besten sind und erst danach kommt unser gemeinsames Zweiergeschwafel. Aber da gehen wir dafür dann richtig in die Tiefe. In die Tiefe, ja, genau. Man sieht die Airquotes hier gerade nicht im. Nee, wollen wir eine kurze News-Section machen? Das ist ja irgendwie, also ich habe gestern irgendwie bis kurz nach drei irgendwie gedoomscrollt. Ich weiß nicht, wie es bei euch war. Ja, wir leben in besonderen Zeiten aktuell. Ich versuche es zu vermeiden in der letzten Zeit. Kann ich Ich gut hab's auch. nachvollziehen. Aber Ich hänge ich auch kann mir fest. vorstellen, dass Twitter jetzt in den nächsten Wochen und Monaten wesentlich leerer werden wird. Ich Meinst habe du? mindestens, naja, jetzt wo hier Mr. Chaos aus Twitter rausgeschmissen wurde, werden wahrscheinlich seine ganzen Deppen ihm folgen und zu irgendwelchen anderen esoterischen, dass sie sich hier Telegram Verschwörungsmessengern gehen oder Aber sowas. glaubst du wirklich, gut, was genau für eine Plattform das ist? Ich meine, Telegram hat ja schon den Ruf immer gehabt für die ganzen Covidioten auch hierzulande und Reichsbürgerspinner. Aber ich glaube, die hatten auch in letzter Zeit ein bisschen Problem damit und wollten da wieder weg, weil da auch Dinge gelöscht wurden. Und sind mittlerweile alle zu dieser tollen Plattform namens Parler gegangen, die aber, ich glaube, gestern noch von Google schon aus dem Play Store geschmissen wurde, weil die nicht moderieren. Und Apple hat ihnen auch gedroht, wenn die keine Moderationstools einführen, was bei Apple halt auch Guideline ist. Ich kenne mich ja bei Google nicht aus. Du musst halt, wenn User-Generated Content da ist, die Möglichkeit haben, das zu reporten. Das muss auch irgendwie moderiert werden, wenn Dinge reported werden. Und Apple hat gesagt, wenn ihr das nicht macht, dann seid ihr auch aus dem App Store raus. Und ich meine, klar, Ich habe das man. gehört, alle sagen, ich gehe jetzt zu Parler. Ich denke immer, das spricht sich wahrscheinlich Parler aus, oder ist das nicht Also, französisch? wenn Y am Ende wäre ich schon zugesprochen, aber sonst keine Ne, Ahnung, wer ne, ne, weiß. das Infinitiv im Französischen ist mit ER hinten. Ich glaube, das wäre sogar ein korrektes französisches Wort, aber frag mich nicht nach meinem Französisch. Gut, keine Aber Ahnung. zumindest alle haben so gesagt, ich gehe jetzt zu Parler und Apple und Google so, ich glaube, wir schmeißen mal Parler raus aus unseren Stores. Ja, das hat das Schöne daran, wenn diese Plattform verschwindet. Ich meine, gut, das Web existiert immer als Möglichkeit. Das wirst du auch auf Ist Mobilgeräten das nicht das unterbinden Schöne? können. Ist das schön Ja, an so natürlich, Plattformen? okay. Das Schöne daran ist, dass du halt diesen Leuten keine Plattform bieten musst. Und wenn du halt, wenn die dich da weiterziehen und du nimmst denen halt eine Plattform nach der anderen weg, die können nicht mehr auf Facebook, oh, wie traurig, die können nicht mehr auf Twitter, die können nicht mehr auf Twitch streamen, die können nicht mehr auf Shopify verkaufen, die können nicht mehr Spenden sammeln sonst wo, die können sich nicht mehr unterhalten über native Apps an der Stelle, dann nimmst du denen halt immer wieder ein bisschen den Wind aus den Segeln. Natürlich hast du dieses Problem, dass du diese Walled Gardens hast und die halt auch irgendwie moderiert werden und da Leute sagen können, Meinst du, dieses was Sache ist, internationale aber Spinnertum ist nur deshalb so schlimm geworden, weil die Leute plötzlich auch das Internet für sich entdeckt haben, die absolut. normalerweise so in ihrer Kneipe bloß rumgehatet hätten und jetzt plötzlich irgendwie auf Messageboards rumhaten können und eine Echo-Chamber haben, die sie vorher nicht hatten? Ja, vor allem die großen öffentlichen Echo Chambers. Wenn die sich auf irgendwelchen Messageboards rumhaten, das gab es ja schon seitdem das Internet existiert, aber gut, nicht alle sind technikversiert genug, um das zu machen. Aber dass du es gerade halt an sonst wie alle Leute da draußen publishen kannst, indem du deine Verschwörungstheorien auf Facebook postest oder ganz öffentlich auf Twitter, da geht halt einiges. Natürlich verbreitet sich das umso mehr, umso besser. Tom, du musst uns einfach unterbrechen, sonst funktioniert das nicht. Gar kein Problem. Also ich glaube auch tatsächlich, dass die Einfachheit der Reichweitengeneration in den letzten Jahren irgendwie dazu geführt hat, dass diese Phänomene so groß und so stark wurden. Ich habe erst heute im Daily Podcast von der New York Times gehört, dass es in wenigen Tagen vor dem Sturm aufs Kapitol, in Airquotes, eine neue Facebook-Gruppe gab, die wohl innerhalb von 2 Tagen 200.000 Mitglieder generiert hat und in der es speziell darum ging, diesen Tag und alle Aktionen dort zu planen. Facebook hat eine Weile gebraucht, um dann irgendwie diese Gruppe dann wieder zu löschen, und dann war quasi so eine kritische Masse schon erzeugt, die dann auch wieder auf andere Kanäle ausgewichen ist. Das war dann halt nicht mehr so groß, aber die Community war schon ins Leben gerufen sozusagen für diesen Anlass. Deswegen, ich weiß auch, ich bin auch sehr gespannt, wie das jetzt weitergeht. Im besten Falle ist es wirklich so, dass durch dieses Blocking, durch das Löschen der Gruppen, durch diese Plattformen, die endlich mal geführt ein bisschen Rückgrat zeigen, diesen Bewegungen so der Wind aus den Segeln genommen wird, dass sich das alles ein bisschen beruhigt. Im Worst Case habe ich auch ein bisschen Angst, dass es zu mehr Radikalisierung wird. Ich würde gerade sagen, führt. Ich könnte mir auch vorstellen, dass die, wenn die sich dann auf, was weiß ich, Parler zurückziehen und dann dort in einer noch härteren Bubble sind, ne? Das ist ja wirklich niemand mehr, der widerspricht. Bei Facebook und Twitter, da haben sie wenigstens irgendwie noch die Schimpfe der normalen Gesellschaft unten drunter und ein bisschen Konversation. Aber wenn sich die Leute, die sich radikalisiert haben und dann aus den normalen Mainstream-Plattformen rausgeschmissen werden, dann in ihre eigenen Plattformen zurückziehen, dann ist ja da wirklich komplette Echo-Chamber. Ne? Dann ist da wirklich überhaupt keine Konversation mehr. Das hat ja Facebook vorher auch schon. Das ändert sich meiner Meinung nach nicht viel. Ein Status quo. Die haben sich auch in den Gruppen zurückgezogen und komplett untereinander da unterhalten. Und du hast dein Bullshit auch in die Familienkreise breitgetragen, aber Facebook war halt das Netzwerk für Familien und nicht das komplett öffentliche. Also Familie, du meinst, weil die Social-Grafen bei Facebook eh schon so in sich geschlossen waren, dass da... Ja genau, du hast immer auf Facebook bist du halt nicht für komplett öffentlichen Kram, es sei denn, du ziehst dich in die Gruppen zurück, in denen du eh dann deine Gruppendynamik hast. Und auch auf Twitter tweetest du halt wirklich quasi an die Öffentlichkeit, es sei denn, du hast einen Protected Account, wo das halt wirklich jeder lesen kann und jede damit interagieren kann. Aber natürlich tun das auch die wenigsten, und ich weiß nicht, inwiefern man sich da überhaupt dein Verhalten anpasst, wenn man da irgendwelchen rechten Bullshit raushaut und dann 2 Leute drunter schreiben, du Spinner, dann ändert das überhaupt was? Ich weiß es nicht. Tja, das weiß ich halt nicht. Ich hatte halt immer gehofft, dass man wenigstens ein bisschen... Wenn man den Leuten wenigstens ein bisschen die Stirn bietet und sagt, das stimmt so nicht, oder ein bisschen ein Gespräch anfängt, wo man den Thesen widerspricht und nicht das einfach so stehen lässt, dass es dann eventuell einen positiven Effekt hat. Aber auf jeden Fall hat es ja jetzt darin dazu geführt, dass Mr. Racist in Chief oder Terrorist in Chief, wie auch, keine Ahnung, was da die beste aktuelle Bezeichnung ist, ja jetzt. Der Mann mit den Atomcodes. Ja, netterweise, da hat ja Nancy Pelosi gemeint, dass das auf jeden Fall, es gibt Maßnahmen, dass er die nicht nutzen kann direkt. Auf die Frage hin, ob er denn die Macht dazu hätte. Also anscheinend gibt es da irgendwelche Maßnahmen in place, um ihn daran zu hindern, wenn er denn wollte, die Nuklearcodes zu benutzen. Ich meine, wie das genau technisch funktioniert, keine Ahnung. One-Password-Einladung, Remote-Password. Zwei-Faktor-Authentifizierung. Wahrscheinlich. Ich habe ja gehört, ihm ist zweimal der Twitter-Account aufgemacht. Ihm ist zweimal der Twitter-Account aufgemacht worden von unterschiedlichen Leuten, weil sein Passwort jedes Mal MAGA2020 war. Wie bestätigt ist das eigentlich? Davon gehört habe ich ja auch. Ich weiß nicht, ob es zweimal war. Das letzte habe ich wirklich nicht geglaubt gehabt, weil das zu absurd klang. Aber da gab es wirklich einen ganzen Newsartikel, dass es wirklich bestätigt war, dass es kein Fake war. Ich glaube es immer noch nicht, aber das wirkt einfach so absurd, dass Twitter da keine Maßnahmen in place hat, um den Account des Präsidenten, der ja doch irgendwie ein bisschen, ich will nicht sagen in Macht in Anführungsstrichen, aber du hast auf jeden Fall die Möglichkeit, sehr viele Leute gleichzeitig auf der Plattform zu adressieren, und durch die falschen Sachen, die du da postest als ein potenzieller Hacker, könntest du halt wirklich Gewalt entzünden. Gut, das macht er selber auch schon, aber du könntest hier quasi einen Krieg mit Iran theoretisch lostreten auf Twitter, wie es Trump ja probiert hat. Aber möglich ist das durch die falschen Sachen, die du da raushaust. Aber dass es halt da nicht anderweitig geschützt ist durch Twitter selber, dass die nicht irgendwie, keine Ahnung, das wirkt so bescheuert, wenn die einfach MAGA20 als Passwort drinsteckt. Also was ich ja lustig finde, ist die schiere Anzahl von Fake-Accounts, die jetzt auftaucht, wo Leute irgendwie so tun, wie ich habe mir jetzt mal einen neuen Account geklickt und wie schön. Das letzte, was ich gerade eben erst gesehen habe, war von so einem Boris Johnson MP Fake-Account, der plötzlich als Name und Bild Donald J. Trump heißt und der erste Tweet ist: Thanks to my friend Boris Johnson for letting me use his Twitter Account. Gestern hatten sie ja noch das Problem, dass dieser zweite Account, @POTUS, dieser Funktions-Account, der ja noch funktionierte, und da hat er einen direkten Rant losgelassen, da haben wir und Hendrik ja gestern noch unterhalten, wo er dann direkt einen fetten Thread losgelassen hat, von wegen hier, genau. Twitter will Free Speech suppressen, aber da werden wir was gegen tun, der Thread war innerhalb von ein paar Minuten schon wieder weg. Ich hatte noch so spekuliert, eigentlich könnte er ja jetzt POTUS benutzen, und Kilian so, naja, guck mal, hier hat er was geschrieben, und ich so, nee, den Tweet kann ich schon nicht mehr lesen. Da war er schon wieder weg. Und ich weiß nicht, ob sie den Account gesperrt haben, weil er von der Person benutzt wurde und die Person darf nicht mehr, oder ob sie das wegen dieses Tweets gesperrt hatten. Das wäre mal noch spannend rauszufinden. Zumindest gab es auch noch lustige Geschichten am Rande, die ich noch erwähnenswert fand. Ich habe da mal einen Link in die Shownotes gepackt. Unser werter Freund der Show, der Trolli Schmidtlauch, hat sich einen schönen Stunt geleistet. Und zwar war einer von den letzten Tweets vom Präsidofen vor ein paar Tagen markiert worden von Twitter mit: hierauf kann nicht mehr geantwortet werden, das darf nicht retweetet werden, das darf nicht geliked werden. Und der Herr Schmidtlauch hat es tatsächlich geschafft, da irgendwie unten drunter Test zu antworten. Da war exakt eine Antwort drunter und die hieß dann Test. Da habe ich mir auch gedacht, Mensch, der Junge hat echt Mut. Aber lustige Aktion. Hat er gesagt, wie ist denn die? Wenn Twitter gesagt hat, das geht nicht, dann haben die das Feature anscheinend doch nicht disabled, oder was ist da kaputt gegangen? Wir haben dann, glaube ich, in einem Tweet geschrieben, er hat kurz beschrieben, wie er es gemacht hat. Ich habe es mir jetzt nicht direkt gemerkt, aber ich gehe einfach fest davon aus, dass die einfach nicht alle APIs zum Tweeten zugemacht haben. Und du siehst diese Antwort auch nicht. Du siehst diese Antwort auch nicht direkt unter dem Tweet von Donald Trump, sondern er hat seine Antwort retweetet und man sieht, dass es eine Antwort auf diesen Tweet ist. Also irgendwie ist Twitter verschroben. Das ist, da gibt's irgendwie dangling Tweets, die nicht ganz auflösen. Zumindest, es bleibt spannend. Ist das der Sendungstitel? Dangling Tweets, habt ihr sowas? Na, eigentlich haben wir ja mit dir ein konkretes Thema und ich würde das, glaube ich, zum Sendungstitel machen, damit wir das so ein bisschen in den Vordergrund rücken. Ich glaube, wir können jetzt auch langsam von den Nachrichten weg. Das wird wahrscheinlich, diese Sektion wird wahrscheinlich eh nicht so gut altern. Und wenn ich die Folge dann released habe, werden sich alle denken, ach, wisst ihr noch, als Twitter noch lief oder irgend sowas, bevor sie es komplett ausgemacht haben. Wir sind am 9. Januar aktuell. Mal schauen, wie das Jahr noch weitergeht. Ja, genau. Ich hör ja so einen Politik-Podcast und da kommt am Anfang immer this show is recorded on January 9th, 17. Also diese Folge ist aufgenommen am 9. Januar um 17.30 Uhr. Things may have changed by the time you hear this. So 10 Minuten später. Keine Ahnung. Naja, ist ja tatsächlich da irgendwie vorgestern, ist es ja tatsächlich so gewesen. Da hieß es noch, ja, wir reden jetzt mal über die Wahl in Georgia. Und ach nee, übrigens, wir haben gerade einen wütenden Mob und dann nochmal, die haben, glaube ich, an dem Tag 3 Folgen gemacht. Und dann irgendwie die eine noch ganz spät nachts, als die Leute dann wieder raus waren und die tatsächlich dann diese Wahlergebnisbeglaubigung dann zu Ende durchgezogen haben. Das fand ich auch einen ziemlich geilen Akt. Die sind irgendwie mit den Stimmen da raus und sind später einfach wieder zurückgekommen und gesagt, leck mich am Arsch, wir ziehen das jetzt durch. Sehr, fand sehr ich cooler immer gut. Move, auf jeden Fall. Ja, auf jeden Fall. So wirklich, so. Wirklich richtig absurd, als ob die wirklich nichts geschafft haben, außer die Leute, die sind ja reingestürmt und dann wussten die auch nicht mehr, was sie tun sollten. Dann haben sie Telefone benutzt und Fotos gemacht und gepostet. Und ihre Gesichter an Kameras gehalten und ihren Namen laut gesagt. Also es gibt schon die ersten Mugshots von Leuten, die vom FBI zu Hause abgeholt wurden. Das ist so unglaublich dumm, vor allem wenn die wenigstens dank Coronavirus mit Masken rumgelaufen werden, dann hätte man die doch nicht erkannt. Aber nee, die müssen natürlich ihre White Privilege bis zum geht nicht mehr leben und ihre Gesichter in die Kameras halten, laut noch sagen, wer sie sind in irgendwelchen Interviews, wo sie herkommen. Genau. Und dabei kann ja nichts passieren, ich bin ja weiß. Ich bin gemäßt worden, so eine Ungerechtigkeit, genau. Gab es auch schöne Videos von Leuten, die auf Black Lives Matter Demos waren oder sowas, die auch gesagt haben, yo, white people, you don't know how to crime, you don't wear a mask, you say your name into a camera, it's just, Don't get me started. Es ist halt wirklich privileged. Du denkst, es kann nichts passieren, weil halt auch nichts passiert. Und schön, dass jetzt ein paar Leute wenigstens verhaftet werden. Und ich hoffe, das geht wirklich weiter. Aber mal schauen. Gut, lass uns mal das Thema wechseln. Ja. Hey Tom. Hi Tom. Hi Kilian. Hi Hendrik. Wir haben uns eigentlich besonders auf den Teil der Sendung gefreut, nicht auf den Nachrichtenteil am Anfang, den wir normalerweise eigentlich nicht haben, aber das war jetzt so viel Twitter-Relation, dass wir das doch ein bisschen erwähnt haben. Du bist Teil, ich weiß ehrlich gesagt gar nicht genau, was deine Involvierung in das Projekt ist, aber du wirst uns das sicherlich gleich erzählen, aber ich will sagen einfach mal, du bist Teil einer Plattform für Menschen oder einer Organisation, die Leuten eine Plattform bieten möchte, die momentan eine besondere Relevanz hat. Und zwar ist das Quarantänehelden.org beziehungsweise Quarantäneheldinnen.org. Was ist denn das? Quarantäneheldinnen.org ist eine Plattform, auf der Menschen, die entweder zu Risikogruppen gehören oder die gerade selber in Quarantäne sind, weil sie Corona-positiv sind oder Kontakt zu positiv getesteten Menschen hatten, und die Hilfe benötigen, beim Einkaufen oder die Botengänge nicht erledigen können, die vielleicht Arzneimittel brauchen oder die auch einfach Haustiere haben, die irgendwie mal um den Block Gassi geführt werden müssen. Und wir haben gedacht, da muss es eine einfachere Möglichkeit geben, da Hilfe zu organisieren als Facebook. Und das war schon so der Startgedanke der Plattform. Das ist ja so ein Ding, was ich immer mal wieder so als Projektidee höre. Wir brauchen eine Plattform für Leute, die, damit die sich untereinander finden und irgendwas gemeinsam machen können. Dass sie sich gemeinsam kochen oder gemeinsam Musik machen oder sich gegenseitig in der Nachbarschaft helfen. Und an vielen Stellen läuft es dann immer auf sowas wie Facebook hinaus, weil da der soziale Graph einmal da ist. Oder auf sowas wie, was gibt's denn noch? Es gibt noch so lokale, nebenan.de, genau. Ist ganz groß, genau. Und das waren auch damals, ich war im Gründungsteam, sage ich mal, als die Idee geboren wurde, Anfang März, war ich nicht involviert. Das waren drei Freundinnen von mir aus München, die, ich glaube, da an einem Donnerstagabend in der WG-Küche saßen und irgendwie sich gesagt haben, was macht eigentlich jetzt meine Oma, wenn sie irgendwie einkaufen muss? Und gerade am Anfang des ersten Lockdowns waren wir ja alle sehr ängstlich. Niemand wusste, wie gefährlich ist es jetzt eigentlich überhaupt rauszugehen und so, ne? Was kann man machen? Als alle das noch ernst genommen haben. Als alle das noch ernst genommen haben, ja. Und als alle noch irgendwie sich alle 10 Sekunden die Hände desinfiziert haben, nachdem sie irgendwie eine Türklinke angefasst haben. Fass dir nicht ins Gesicht, Tom, fass dir nicht ins Gesicht. Und dann war es so, ja, okay, was macht die Oma jetzt? Und damals war es aber schon so eine Sache, dass man so gesagt hat, ja, man muss irgendwie sich im Kiez in der Nachbarschaft unterstützen. Und dann war aber auch so der Gedanke, okay, um sowas zu organisieren, die Plattformen, die es gibt, Facebook oder nebenan.de, die sind irgendwie uns nicht niederschwellig genug. Einerseits, weil es natürlich eine große Gruppe von Menschen gibt, die zur Risikogruppe gehören und von denen wir so gedacht haben, die sind dann vielleicht nicht so affin. Und andererseits haben wir gesagt, beide Plattformen, zumindest last time we checked, haben ein Businessmodell, das auf Werbung beruht und damit auch so ein bisschen auf den Daten ihrer User. Und ja, deswegen haben wir gedacht, mit einem einfachen schwarzen Brett und einer E-Mail-Adresse und ohne Datensammlung muss das doch auch gehen. Und so war die Idee geboren. Und dann ging es in den ersten Wochen ganz schnell. Was meinst du mit ganz schnell? Ihr habt dann relativ schnell eine Plattform zusammengebaut, irgendwie so ein ganz einfaches CMS, wo man Hilfe suchen und bieten kann quasi? Genau, also der erste Proof of Concept war irgendwie, ich glaube, 24 Stunden später online. Die Basis im Backend war Firebase und im Frontend React. Die Jungs und Mädels, die das entwickelt haben, die hatten mit beiden Technologien schon Erfahrung, haben gesagt, wir klicken das mal zusammen. Und dann waren auch relativ schnell die ersten Inserate drauf. Leute haben sich registriert. Und dann hatten wir damals tatsächlich das Glück, dass so ziemlich alle Medien, öffentlich-rechtliche Medien, lokal, überregional, alle hatten das große Bedürfnis, über positive Dinge zu berichten. Die Nachrichten waren voll von Lockdown, alles bricht zusammen, Angst. Aber es war so ein großes Bedürfnis da, auch irgendwie zu zeigen, dass man trotzdem, dass es auch positive Geschichten gibt, dass sich Dinge zum Positiven verändern, dass Sachen entstehen. Und das hat uns damals wirklich sehr viel Support und Unterstützung gebracht, weil wir wirklich, ich glaube, innerhalb von 3 oder 4 Wochen hatten wir dann 38.000 registrierte HelferInnen. Also die Plattform bietet dir einerseits die Möglichkeit, was macht die Plattform zu überhaupt? Registrieren. Genau. Du kannst, wenn du auf die Plattform kommst, dann wirst du im Prinzip gefragt, bist du jetzt jemand, der gerade Hilfe sucht oder möchtest du gern helfen? Wenn du Hilfe suchst, dann erstellst du ein kleines Inserat mit entweder deiner E-Mail-Adresse oder mittlerweile auch über unsere Hotline und dann gibst du da deine Postleitzahl ein. Ja, das ist ein großes Thema, da können wir auch später noch drüber sprechen. Und das basiert quasi nur, oder unser Matching basiert nur auf der Postleitzahl, weil wir gesagt haben, wir wollen, das reicht einfach aus. So, wir wollen ja keine Adressen oder irgendwas, personenbezogene Daten, das ist alles nicht so cool. Und auf der anderen Seite, wenn du das siehst, diese Website, und du sagst, du bist jung, du bist fit, du möchtest gern Leute unterstützen, kannst du quasi Notifications registrieren für deine Postleitzahl oder für verschiedene Postleitzahlenbereiche und bekommst dann eine Benachrichtigung, wenn jemand in deiner Postleitzahl Hilfe sucht. Ja, cool. Klingt echt cool, das die Postleitzahl zu ketten. Das ist echt clever. Das ist angenehm niederschwellig, wie du schon meinst, und auch Privatsphäre technisch super. Das finde ich echt eine clevere Idee. Also es ist an manchen Stellen ist es ein bisschen tricky, weil obwohl es in Deutschland wirklich sehr viele Postleitzahlen gibt, ist genauso groß auch der Raum, wie groß ein Postleitzahlengebiet sein kann. Das heißt, wenn also so eine Postleitzahl, die kann auch gern mal irgendwie einen Durchmesser von 50, 60 Kilometer. Wenn ich mir angucke, wie so gerade in meinem Heimatland hier mitten in Sachsen-Anhalt die Landkreise plötzlich aussehen, die sind ja 10-mal so groß wie die in Bayern oder sowas zum Beispiel. Ich glaube, das ist im Kopf im Vergleich, wo wir, ich glaube, 11 Postleitzahlen, oder so, ich weiß nicht mehr genau, wie viele es waren, aber eine ganze Reihe von Postleitzahlen für die ganze Stadt haben. Und das ist ja auch immer so herrlich groß. Ich meine, gut, das System ist interessant. Da gibt es viele witzige Feinheiten, wie die Tatsache, dass die hier in Dresden tatsächlich beginnen, in deutschlandweit zu zählen. Deswegen haben wir auch die führende Null hier, was ja in vielen Webformularen oftmals nicht angenommen wird, was immer so ein beschissenes Detail ist, wenn die Postleitzahlen als Integer speichern. Oder so witzige Sachen, wie dass die TU ja zum Beispiel ihre eigene Postleitzahl hat. Und wenn man früher am Fachschaftsrat eine Postkarte aus dem Urlaub schicken wollte, dann konnte man da auch einfach nur die Postleitzahl der TU draufschreiben. Das und dann ist die 01062, die sage ich immer, wenn mich jemand nach meiner Postleitzahl fragt. Genau. Und dann noch IFSR dazu, IFSR 01062 Dresden. Und dann kam das an. Das fand ich großartig. Einfach 4 Buchstaben und eine Zahl und das war's. Das fand ich immer toll. Was muss man wohl machen, um eine eigene Postleitzahl zu bekommen? Alt sein, also schon länger da sein. Du kaufst dir ein Haus mitten in der Landschaft irgendwo in Brandenburg und sagst, du besitzt deine eigene Stadt. Und dann gibt es ja noch Städte wie Büsingen, die haben sogar mehrere Postleitzahlen, weil die auch in mehreren Ländern sind. Ah je. Okay, vielleicht nochmal ganz kurz zum Anfang. Also es hat angefangen mit ein paar Freundinnen von dir aus München und die haben gesagt, wir müssen das jetzt machen und die kannten zufälligerweise ein, zwei Leute, die sich mit Computern und dem Einrichten von Webservices auskannten und ja, und die kannten noch viel, viel mehr Leute. Also das ist so ein bisschen in dem Dunstkreis eines anderen Projektes entstanden, nämlich Breakout. Darüber kann man, glaube ich, nochmal eine ganz andere Frage machen. Den Dunstkreis kenne ich auch so ein bisschen. Der Florian S. Punkt ist da auch mit dabei. Flo hört doch bestimmt auch und das zu, heißt, hey Flo. Grüße. Und in dem Dunstkreis gibt es viele Menschen, die sich gern engagieren wollen, die Bock haben auf Non-Profit-Projekte und als das Ganze dann irgendwie so ich glaube, gestartet ist das Ganze mit 3 Personen und so nach einer Woche war man dann schon zu 10. Und ich glaube, nach 2 Wochen waren wir dann knapp 20 Leute im Team. Krass. Wirklich an der Entwicklung beteiligt. Das war, wie so häufig, eigentlich das kleinste Team. Also das waren so 4 oder 5 Leute. Und es ging dann wirklich viel um Marketing, um Presse, um Social Media, um Support auch. Was ja auch unterschätzt wird, ne? Wenn du so ein Projekt mit mehr als 5 Entwicklern machst, dann wird es ja, je mehr Leute du drauf wirfst, dann auch schon irgendwann schon wieder langsamer. Deswegen ist wahrscheinlich das so der Sweet Spot, den ihr da gehabt habt. Und das heißt, ihr habt. Und das sollte ja auch klein und wenig komplex bleiben. Also wir hatten kein Interesse daran, diese Probleme, die wir gesehen haben, mit Raketenwissenschaft zu lösen, sondern wir wussten, das Ganze muss einfach sein. Wir wollen möglichst wenige Schritte in der User Experience haben, aber es muss irgendwie stabil sein und gut funktionieren. Vor allem, weil wir unsere Zielgruppe von 10 Jahren, von Kindern, die irgendwie für die Großeltern Inserate erstellt haben, weil es Oma und Opa selber nicht hinbekommen haben, bis zu irgendwie 90 plus, sollten irgendwie alle Menschen das verstehen. Deswegen waren die technischen Herausforderungen nicht so groß und nicht so viele und wir hatten an anderen Stellen mehr zu tun. Und das heißt, habt ihr euch dafür einen legalen Rahmen gesucht? Habt ihr irgendwie, macht das jeder, seid ihr einfach so eine lose Kopplung von Leuten, die das organisieren und jeder hilft so ein bisschen und jeder gibt so ein bisschen, ein paar von den Sachen kosten ja auch Geld, jeder gibt ein bisschen was dazu? Oder ja. Habt ihr einen Verein gegründet, wie man das ja in Deutschland macht, wenn 3 Leute zusammenstehen, dass sie dann irgendwie einen Verein gründen? So oder? Muss das. Ja, also mit 3 Leuten schaffst du es nicht, einen Verein zu gründen. Da brauchst du 7, so viel ich weiß. Tatsächlich haben wir auch einen Verein gegründet, aber das kam dann ein bisschen später. Also wir haben wirklich am Anfang war wirklich so ein bisschen Startup-Feeling, irgendwie Wachstum, Wachstum, Wachstum und alles ging ganz schnell. Und ich glaube, der erste Lockdown, der ging für mich auch so schnell vorbei, weil wir irgendwie jeden Tag gefühlt von 9 bis 21 Uhr in Meetings zusammenhingen und gemeinsam gearbeitet haben, gebrainstormt haben, wie geht's jetzt weiter, was sind die nächsten Features. Wir hatten so viele User, wir hatten so viele Anfragen, das war super aufregend. Und irgendwann, als das Ganze dann ein bisschen abkühlte, ich glaube so Ende Mai, haben wir dann alle so ein bisschen gespürt, die Zahlen gehen runter, Leute sind irgendwie wieder ein bisschen unbeschwerter unterwegs. Das haben wir dann bei uns auf der Plattform auch gespürt. Also so schnell wie die Userzahlen nach oben schossen im März und April, so schnell ging es dann auch im Mai und Juni wieder runter. Und dann habt ihr euch gedacht, na gut, dann brauchen wir die Plattform, können wir ja bald wieder ausmachen. Naja, nee, also wir haben tatsächlich schon immer gesagt, wir lassen das so lange laufen, wie das Leute nutzen und brauchen. Wir waren ja von Anfang an Open Source unterwegs und haben auch gesagt, wir wollen irgendwie schauen, dass es vielleicht auch in anderen Ländern unser Code einfach kopiert wird und auch diese Plattform hochgezogen wird. Also wir wussten schon, dass wir das so lange, wie es gebraucht wird, wie es genutzt wird, betreiben wollen. Aber wir haben dann auch irgendwann gesagt, wir brauchen jetzt einen vernünftigen Rahmen und haben uns dann entschieden, letztendlich einen eigenen Verein zu gründen und haben das dann auch in den letzten, ich glaube, die Gründungsversammlung war dann im September. Ach ja, und jetzt gibt's Quarantäne-Heldinnen e.V. oder wie heißt der Verein? Nein, jetzt gibt's den Option 26 e.V. und Quarantäne-Heldinnen ist ein Projekt dieses Vereins. Der Name denn her, Option 26? Gut, dass du fragst. Dafür ist er da. Das war so eine super witzige Geschichte. Wie alles in einem Verein wurde natürlich auch die Frage des Namens basisdemokratisch bestimmt. Der 26. Vorschlag für den Namen. Genau, und die Person, die das Doodle erstellt hat, oder ich weiß nicht mehr, welches Tool wir damals genutzt haben, hat einmal zu viel auf neue Optionen hinzufügen geklickt. Und dann hatten wir dann Option 26 auch einmal stand zur Wahl. Und nachdem Option 26 nach der ersten Wahlrunde in die Stichwahl kam, war dann so die Leitung so gesagt, die Wahlleitung, okay, wir müssen jetzt wirklich mal drüber nachdenken, ob wir uns vorstellen können, mit diesem Namen einen Verein zu gründen. In der Stichwahl hat dann Option 26 haushoch großartig die Abstimmung gewonnen und so wurde dieser wunderbare Verein. Das ist klassischer Namensgebungs-Fail. Also, ne? Wenn du nicht aufpasst, hast du einen Podcast, der akronymisierbar heißt. Aber unsere Idee war bei dem Verein von vornherein schon sozusagen, wir gründen das jetzt als Verein, der auch in Zukunft als Trägerorganisation für ähnliche Projekte dienen soll. Also ich hatte ja schon gesagt, dass viele Leute aus dem Quarantäneheldinnen-Team schon am Projekt Breakout mitgearbeitet haben. Damals wurde auch ein Verein gegründet und dieses Mal haben wir uns einfach gesagt, unser Freundeskreis kommt immer mal wieder an den Punkt, wo man ein Projekt ins Leben gerufen hat. Es ist ein Non-Profit-Projekt. Wie bauen wir das jetzt organisatorisch auf? Und jedes Mal wieder einen Verein zu gründen, ist dann doch irgendwie schon ein bisschen Overhead. Auf jeden Fall. Deswegen haben wir gesagt, gründen wir jetzt mal unseren eigenen Trägerverein, der dann in Zukunft neue Projekte auch unter seine... Das ist auch schön, wenn man da einmal organisiert ist und die Infrastruktur am Laufen hat, dann kann man ja, wenn man die drei Entwickler, die man hat, mal schnell hinsetzt, auch kleine neue zusätzliche Sachen noch bauen, ne, die vielleicht Ergänzungen zu der existierenden Quarantänehelden-App ist. Wahrscheinlich. Du hattest vorhin gesagt, dass ihr auch von der Presse überall direkt mit aufgenommen wurde. Das hat ja wahrscheinlich gut dazu geführt, dass die Popularität der Plattform gut zugenommen hat und ihr bekannter wart und Leute das genutzt haben. Ich meine, man braucht ja natürlich für so ein schwarzes Brett auch beide Seiten. Du willst ja Leute, die helfen, Leute, die ja Hilfesuche haben. Wenn du nur eins hast, dann bringt es ja nicht viel. Ja, total. Also ich glaube, bei uns am besten funktioniert hat gefühlt Social Media. Wobei unsere eigene Datenbasis dazu jetzt nicht so aussagekräftig ist. Wir haben halt jetzt nicht so viel getrackt. Ich weiß noch, als wir das erste Mal einen ZDF-Beitrag den hatten, saßen wir alle ganz angespannt vor Google Analytics und haben uns gefragt, okay, wenn jetzt das ausgestrahlt wird, 5 Minuten später werden die Webseitenaufrufe durch die Decke gehen oder als die Deutschlandfunk-Beiträge ausgestrahlt wurden. Aber das war dann tatsächlich nicht ganz so krass. Man hat schon was gesehen, aber nicht das, was man so irgendwie aus, keine Ahnung, The Social Network aus dem das Film irgendwie erwartet jetzt, hat. Jetzt sind die Pipes offen, jetzt geht's los. Jetzt explodiert alles, genau. Und jetzt ruft gleich Google bei uns an und sagt, was soll das eigentlich? Wer seid ihr hier? Ihr fackelt ein Datencenter ab. Das heißt, ihr lauft bei Firebase, das heißt, ihr lauft bei Google. Und ich habe auch gerade gehört, ihr benutzt Google Analytics. Das heißt, so richtig, das ist jetzt eine gewagte Frage, aber ein bisschen Daten der Nutzer bekommt er dann doch. Ich bin mir gar nicht sicher, gerade wie der genaue Unterschied zwischen Google Analytics und den Firebase Analytics ist. Bei Firebase kommt da ja so ein bisschen was mit. Wir hatten auch mal die Diskussion oder wir haben mal diskutiert, davon wegzugehen, um eben Abhängigkeiten zu den Google-Diensten zu reduzieren, weil wir ja zum Beispiel auch als Google-Dienst die Google Maps API eingebunden haben. Und damals war so der Outcome der Diskussion, dass wir gerade auch im Team Technik irgendwie schon große Lust hätten, das zu machen und das auch auf eigene Beine zu setzen. Aber dass wir dann immer leider sagen mussten, dass wir die Kapazitäten dazu nicht haben. Als wir das Ganze, ein Punkt war ja auch, weshalb unser Team so wachsen konnte im März und April. Es war ja nicht nur, oder der Lockdown damals bedeutete ja auch, dass auf einmal ganz viele ArbeitnehmerInnen so nach Hause geschickt wurden, in Kurzarbeit waren und zu Hause saßen und sich gedacht haben, okay, was fange ich jetzt an mit meiner Zeit? Und so war das auch bei vielen Leuten von uns, dass wir auf einmal alle im Homeoffice waren, alle super viel Zeit hatten, super flexibel waren, da Zeit reinstecken konnten und vor allem schnell das Ganze hochziehen wollen. Und da ist man so ein paar Kompromisse eingegangen, ne? Auf die man vielleicht down the road nicht mehr ganz so stolz ist, aber die Zeit hat dann eben noch nicht ausgereicht. Du hast ja auch gesagt, ihr wolltet das Ganze ohne Rocket Science erschlagen und da finde ich das bei so einem Projekt auch durchaus angemessen, das pragmatisch auf diese Art und Weise zu lösen, zu sagen, wir nehmen jetzt hier bewiesene und bereits existierende und bekannte Technologien und erfinden nicht das Rad neu. Häufig scheitern ja solche Projekte, wenn ich sowas machen würde zum Beispiel, grundsätzlich daran, dass man immer erstmal schaut, ja, aber ich möchte da bestimmte Technologien verwenden und deswegen kommt das gar nicht erst zum Einsatz zum Schluss. Und deswegen war ich eigentlich erstaunt, wie schnell diese Plattform überhaupt am Start war. Also es war ja wirklich im April gab es schon den Nachrichtenbeitrag beim ZDF, oder? Ja. Ich weiß nicht mehr ganz genau, wann der ausgestrahlt wurde, aber wir waren in Woche 1 des ersten Lockdowns, das war Anfang März, ich weiß nicht, ob es die, ich glaube, es war die zweite Märzwoche, war die Idee geboren und zwei Tage später war die Plattform online. Krass. So, das hat sich dann natürlich, am Design hat sich da noch einiges geändert, ne, und es sind einige Features dazugekommen und so, und das Ganze drumherum ist dann gewachsen, aber so der Proof of Concept, die Plattform, die Möglichkeit zu inserieren und Hilfe anzubieten, Hilfe zu suchen. Das ist beeindruckend. Nicht das schlecht. War in 2-3 Tagen über Nacht hatten die Jungs und Mädels das da ausprogrammiert und das war wirklich faszinierend, und ich glaube, das hätte ohne die Nutzung dieser Technologien, ne, hätte das dann auch nicht so schnell geklappt. Das ist so ein bisschen immer. So, ich schaue jetzt hier mal ganz kurz drauf und scroll hier mal durch. Es gibt ja, wie gesagt, den Button, ich möchte helfen oder ich brauche Hilfe. Ich möchte an dieser Stelle auch sagen, euer Artwork und die Symbole sind super schön. Also auch dieses Quarantäne-Heldinnen-Logo ist eigentlich ziemlich cool. Ja, ist dir schon aufgefallen, dass das Logo genderfluid ist? Darauf möchte ich jetzt erstmal inwiefern? Wir haben nämlich lange, am Anfang ganz, also das hat sich auch entwickelt, am Anfang war das ein Quarantäne-Held, ein Superhero, der dann im Laufe der Zeit noch Brüste bekommen hat. Also ein bisschen erkennt man es, aber die Auflösung von meinem Bildschirm ist leider nicht gut genug. Wir wollten dann aber explizit auch nicht lange Haare, das sollte alles fluid sein. In dem Zusammenhang ist dann auch das Gendern der Plattform irgendwie dazugekommen. Also wir haben dann auch, je größer das Team wurde, umso mehr Perspektiven sind dann auch irgendwie ins Projekt eingebracht worden, was dann wieder total viel Spaß gemacht hat. Eine Sache, auf die wir zum Beispiel auch sehr stolz waren, war, dass dann die Plattform selbst hat, das haben wir leider noch nicht geschafft, aber wir haben auch so einen kleinen Aushang. Falls man das ganz analog organisieren möchte, kann man sich auch so einen kleinen Aushang da herunterladen, um ihn im Treppenhaus, im Kiez einfach so aufzuhängen. Ich suche Hilfe, ich brauche Hilfe. Achso, das Quarantäneheldin zum Ausdrucken quasi. Das ist Quarantäneheldinnen zum Ausdrucken. Das haben wir dann auch mit der Hilfe von vielen Freundinnen in 18 Sprachen übersetzen können. Ehrlich. Die Website an sich gibt's leider noch nicht auf 18 Sprachen. Aber das wäre auch es wäre schön gewesen, das in anderen Ländern auch zu sehen. Aber das hat leider bis jetzt. Naja, also, du machst ja die Sprache auch nicht nur für die anderen Länder, weil dann müsstest du ja tatsächlich auch dein System mit Karten und Postleitzahlen noch für andere Länder zur Verfügung stellen und erweitern. Aber was zum Beispiel ein Kritikpunkt ist, den ich häufig auch von Leuten gehört habe, ist diese ganze Bekanntmachung, bei uns ist ja in Dresden, was so demnächst für Regeln und Ausgangssperren und besondere Einschränkungen gelten, ist von der Stadt lange Zeit häufig nur auf Deutsch veröffentlicht worden. Und das hätte man mindestens noch auf Englisch, wenn nicht sogar auch noch auf Türkisch oder Arabisch veröffentlichen können. Aber das ist auch ein Aufwand, eventuell später. Der Stadt sollte man zutrauen können, das machen zu können, das stimmt schon. Ja, auf jeden Fall. Ja, was ich zumindest gerade sagen wollte, also wenn ich jetzt hier durchscrolle, man sieht jetzt hier so ein bisschen Metriken. Es gibt momentan 1238 Anfragen, 38.000 noch Heldinnen und 6.300 Nachrichten. Also ich finde es schön, dass man hier sehen kann, wie viele Leute es gibt, die sich als Hilfe anbieten oder als Held anbieten. Und es gibt eine Zahl, wie viele Leute Hilfe suchen. Aber habt ihr eventuell auch eine Metrik dafür, wie viele Matches ihr habt? Also wie häufig passiert das, dass wirklich ein Held einer anderen Person hilft? Habt ihr dafür irgendwie eine Zahl? Bekommt ihr das überhaupt mit? Oder ist das, ich könnte mir vorstellen, dass es das einfach bloß ganz viele Leute gibt, die nach Hilfe suchen und viele, die sich melden, aber man weiß vielleicht zum Schluss gar nicht, ob die Leute sich auch untereinander finden. Wisst ihr das? Ja, also wir haben, so langsam wird unsere Datenbasis dazu besser, weil wir vor einiger Zeit das Feature released haben, dass man selbst das eigene Inserat als gelöst markieren kann. Ah ja. Das hatten wir vorher nicht. Wir hatten auch dadurch, dass wir wir selbst mit unserer Plattform auch so wenig wie möglich Daten selbst halten wollten, haben wir auch gesagt, entweder über den Weg der E-Mail-Adresse oder über den Weg der Hotline stellen wir die Verbindung der beteiligten Personen her, und wie dann geholfen wird, wie genau das dann abläuft, das besprechen oder sprechen die Personen untereinander ab. Das heißt, wenn der Kontakt hergestellt ist, dann kriegen wir danach oder beginnen wir jetzt erst so langsam so ein bisschen mehr Informationen darüber zu bekommen, was passiert danach. Was wir wissen, woran ich mich noch erinnern kann, unser Data Science Team hat beim letzten großen Meeting mal ein paar Statistiken veröffentlicht, und der Median für die Anzahl der Nachrichten auf ein Inserat war 1,04. Das war für uns eine gute Metrik, weil das heißt, im Schnitt wird jeder Anfragen werden beantwortet. Ja. So. Leute, die Hilfe suchen, finden diese Hilfe auch. Es gibt natürlich immer mal wieder ein Inserat, das dann leider so ländlich ist, dass entweder nicht mal Benachrichtigungen rausgehen, oder wenn die Benachrichtigungen rausgehen, dann sich tatsächlich leider einfach niemand meldet oder Anfragen sind zu speziell. Ach, mit ländlich meinst du wirklich, dass die Leute, die da Hilfe suchen, so weit weg von allen anderen potenziellen Teilnehmern sind, ja, dass denen auch nicht geholfen werden kann? Also wir müssen sagen, dass unsere Plattform funktioniert am besten in den großen Metropolen Deutschlands, in München, in Berlin, in Köln, in Hamburg. Ist auch häufig so ein Problem von diesen Plattformen, ne? dass die Leute das nicht, es scheitert halt daran, dass die Leute es nicht benutzen oder dass es eine zu wenige Teilnehmerzahl gibt. Also unsere und die optimistische Interpretation dieser Verteilung war für uns, dass im ländlichen Raum die Hilfe in der Nachbarschaft ohne solche Plattformen besser funktioniert. Vielleicht Verknüpfungen in der Familie enger sind, und dass sozusagen die Anonymität der Stadt dazu führt, dass solche Plattformen benötigt werden, um die Hilfe im Kiez zu organisieren. Wir haben von Anfang an gesagt, in einer idealen Gesellschaft müsste es Quarantäneheldinnen nicht geben. So in einer funktionierenden Gesellschaft würde man im Familien- oder Freundinnenkreis das selbst organisieren. Aber leider ist das nicht so. Ja, es gibt ja auch in der Stadt oder auch auf dem Dorf gibt es dann immer noch die Leute, die ein bisschen isolierter sind und keinen großen Freundeskreis haben, oder die Oma, die halt keine Familie vor Ort hat und oder wo niemand da ist. Also hast du Kontakt zu den Nachbarn. Und also in der idealen Gesellschaft wird das echt funktionieren irgendwie. Aber gut, da kann man einfach nicht sein. Also, naja, in der idealen Gesellschaft braucht man das halt nicht. Du hast halt immer die Möglichkeit, Nachbarn zu haben, mit denen du kennst. Es sei denn, du wohnst halt wirklich alleine im Wald irgendwo. Aber dann musst du natürlich erstmal jemanden finden, der überhaupt vorbeikommen kann, zu helfen. Ja, auf jeden Fall. Aber wenn du alleine im Wald wohnst, dann kommst du wahrscheinlich auch so klar. Also es sei denn, du bist gerade wirklich selber tatsächlich krank. Ich glaube, es ist auch schwierig, wenn man, sag ich mal, von in der Stadt, von Familie und Freundinnen so ein bisschen entfernt wohnt. Also es ist jetzt nicht unbedingt gleich die nächste Wohnung im Haus, ne, sondern vielleicht doch irgendwie ein anderer Stadtteil. Für viele Menschen kommt ja diese Situation der Quarantäne dann am Ende doch auch ein bisschen überrascht. Ne? Das ist ja nichts, worauf man sich vorbereitet. Man entwickelt auf einmal, man steht morgens auf vielleicht und dann merkt auf einmal, oh, verdammt, ich schmecke nichts mehr. Man entwickelt Symptome oder man bekommt den Anruf vom Gesundheitsamt, bitte begeben Sie sich in Quarantäne, weil Sie sind als Kontaktperson einer positiv getesteten Person identifiziert worden. Und dann steht man da, und wenn dann ist die Hürde ja auch groß zu sagen, okay, ich gehe jetzt noch mal raus im Haus und klingel mal bei meiner Nachbarin, könnten Sie vielleicht für mich einkaufen gehen? Ich glaube, das sind so viele soziale Aspekte und Phänomene, die dazu führen, dass unsere Plattform in Städten, in Ballungszentren eine größere eine größere Nutzung erfährt. So, ich klicke mich jetzt hier gerade zum Spaß mal so ein bisschen durch. Ich habe jetzt hier meine Postleitzahl eingegeben und bin jetzt auf dem Feld, lass dich benachrichtigen, wenn jemand in deiner Umgebung Hilfe braucht. Und das funktioniert tatsächlich so, dass ich tatsächlich einfach meine Postleitzahl und meine E-Mail-Adresse angebe und dann bekomme ich von euch E-Mails mit den Anfragen. Genau, wir filtern da bei uns gerade noch so ein bisschen, dass wir jetzt in Berlin nicht irgendwie auf jedes Inserat 10.000 E-Mails rausschicken, weil wir auch mit den wenigen E-Mails, die wir verschicken, haben wir auch relativ schnell das Problem gehabt, auf Spam-Listen zu landen. Du willst ja Leute auch eigentlich nicht überfordern. Aber genau, so du willst ja auch so nicht, funktioniert dass für jedes Inserat in der Metropole wie Berlin 2.000 Leute benachrichtigt werden, auch wenn das potenziell praktisch wäre, um noch aufmerksam zu machen, dann, wenn die Leute hier 2.000 E-Mails bekommen, weil ein paar Inserate auftauchen, dann sagen die auch ganz schnell, nee, warte mal, ich glaube, ich will da doch nicht mehr drauf schauen. Ja, habt ihr da ein bisschen Logik drauf geworfen, dass ihr irgendwie sagt, wir machen so irgendwie Round-Robin oder sowas, dass wir versuchen, die Leute möglichst gleichmäßig zu benachrichtigen, oder macht ihr das einfach ganz naiv? Ganz naiv mit ein bisschen random. Also wir picken die Leute mit ein bisschen Randomness. Wir picken die Leute erstmal aus der Liste, wer ist im Umkreis. Mhm. Und dann picken wir uns dort 100 raus. Ich bin jetzt hier in einem kleinen Ort mitten in Sachsen-Anhalt. Und wenn ich meine Postleitzahl angebe, dann bin ich direkt einmal an eine Grenze eurer UI gestoßen. Dann ist nämlich so eine Liste mit 15 Orten aufgepoppt, die alle die gleiche Postleitzahl haben. Nämlich die ganzen Dörfer, die um meinen Ort drumherum liegen. Und dann ist mir gerade aufgefallen, dass ich hier noch scrollen muss. Ich dachte mir, hä, meine Stadt kommt hier gar nicht vor. Ach, warte. Ach so, ich kann scrollen. Da kommt noch mehr. Ich kann dir ja mal zum Debuggen die Postleitzahl weitergeben. Vielleicht könnte das. Ja, immer her damit, immer her damit. So, genau. Und dann kriegt man also von euch eine E-Mail. Das ist ja ziemlich cool. Und hast du irgendwie ein bisschen. Oder, Claire? Wie funktioniert denn das mit der Hotline? Da kann ich dann anrufen und Dinge eintragen lassen in meinem Namen dort als Gesuch? Oder? Ja, genau. Die Hotline, an der Hotline haben wir lange gearbeitet. Wir haben lange Zeit gedacht, brauchen wir das überhaupt? Müssen wir das auf die Beine stellen? Es gab andere Plattformen, die von Beginn an eine Hotline hatten, wo man auch anrufen konnte und dann passierte irgendwas. Dann wussten wir aber immer nicht so richtig, was passiert. Man hat dann über den Sommer auch gemerkt, dass viele ähnliche Plattformen offline gegangen sind und nicht weitergemacht haben. Und dann haben wir irgendwann gesagt, okay, um einen Zugang zu schaffen für Menschen, die nicht so internetaffin sind, Menschen, die vielleicht auch einfach eine persönlichere Betreuung suchen oder einfach mal eine Frage auch loswerden wollen, bauen wir jetzt die Hotline. Und bei der Hotline ist es tatsächlich so, dass wir selbst zwischen den Vereinsmitgliedern so ein kleines Hotline-Sheet uns aufgebaut haben, was die Schichten scheduled, wo man sich eintragen kann. Und wenn man bei der Hotline anruft, dann wird weitergeleitet. Und dann klingeln bei uns die Handys. Und wer zuerst rangeht, darf das Telefonat annehmen. Und dann werden intern Listen gepflegt. Und dann stellen wir sozusagen, also wir inserieren dann im Namen der Personen auf der Online-Plattform mit dem Zusatz, dass es sich hier um ein Hotline-Inserat handelt und dass im nächsten Schritt der Kontaktaufnahme wir die Telefonnummern sozusagen tauschen und weitergeben, dass die Menschen sich über Telefon erreichen. Ich finde das ganz toll. Ich wollte gerade fragen, also sowas wie eine Webseite bauen, wo der eine Inserate aufgibt und der andere sie sieht, das kann ich mir vorstellen, wie das geht. Das habe ich auch schon dreimal gemacht. Aber wie betreibt man eine Hotline? Ist total großartig. Da habt ihr wahrscheinlich auch irgendwo einen Asterisk oder so einen Telefonservice laufen, der dann habt ihr da ein bisschen irgendwie das off the shelf genommen oder ist das auch selbst gebaut? Ja, Software as a Service. Twilio benutzen wir dann. Das war ein Anbieter, den ich persönlich vorher nicht kannte, die aber uns auch entgegengekommen sind mit Support für Non-Profit. Ah, sehr cool, das ist ja cool. Das ist ja das Schöne, dass es immer mal wieder oder dass eigentlich fast alle großen Plattformanbieter, Software as a Service Unternehmen Non-Profit-Support irgendwie anbieten, und bei Twilio waren es dann auch so ein paar Plattform-Credits, und diese Plattform-Credits, die reizen wir dann auch immer schön jeden Monat aus, aber die deren Angebot hat uns geholfen, diese Hotline schnell auf die Beine zu stellen, was im Prinzip eine Weiterleitung ist, ne? Die Leute rufen bei der 0800er Nummer an, das dann klingelt bei Twilio, der Service, und der schaut dann in unser Google Sheet und leitet ja, das geil. Ganze weiter. Also stimmt, das war noch so eine Geschichte am Anfang vom ersten Lockdown, dass die viele Plattformanbieter, auch so Videokonferenzanbieter und unterschiedliche Kommunikationsanbieter plötzlich für bestimmte, hauptsächlich Krankenhäuser oder Schulen, bestimmte kostenlose Angebote gemacht haben. Das ist natürlich auch. Habt ihr davon profitiert selber? Habt ihr irgendwie Firebase umsonst bekommen oder so? Firebase umsonst bekommen haben wir nicht. Google hat damals aber auch einen Covid Relief Fund. Also es gab auf jeden Fall damals auch bei Google so ein Programm, das dann schnell aufgesetzt wurde, um Unternehmen, die irgendwas im Zusammenhang mit Covid machen, und zu unterstützen. Und auch dort haben wir Plattform-Credits bekommen. Ich weiß jetzt nicht mehr genau, wie viel das war, aber es handelte sich dort damals auch um, sag ich mal, so einmalige Projekte. Wir haben dann auch, als die Plattform-Credits dann aufgebraucht waren, war es dann auch kein Problem, nochmal so einen Nachschub zu bekommen. Und im Prinzip, was uns dort entgegengebracht wurde, war, hey, wir finden das cool, was ihr macht. Wir möchten euch gerne unterstützen. Aber ja, das war auch nichts Langfristiges, weshalb für uns jetzt so langsam das Thema aufkommt, zu schauen, wie können wir diese Plattform auch nachhaltig finanzieren. Mhm. Wir haben jetzt im ersten Jahr aus eigenen Taschen viel reingesteckt und irgendwie zusammengeschmissen. Dort, wo Unterstützung der Plattform nicht ausgereicht hat, da hilft uns natürlich jetzt auch der Verein und die Gemeinnützigkeit, weil wir eben Spenden annehmen können, Spendenquittungen ausstellen können. Das erleichtert die Finanzierung eines solchen Projekts auch enorm. Das ist eine Frage, die ich mir gerade aufgeschrieben hatte. Nicht nur, dass ihr Hilfe anbietet, sondern euch kann natürlich auch wahrscheinlich geholfen werden. Und ihr seid ein Verein, dem man also steuerfrei spenden kann, dementsprechend. Ja, genau. Uns kann man steuerfrei spenden. Unsere Finanzplanung, unser Budget, unsere Kosten, das ist alles nicht so komplex und nicht so hoch. Glücklicherweise kommen wir noch mit relativ wenig Geld auch aus. Firebase ist tatsächlich unglaublich günstig. Also ich glaube, für den kompletten Betrieb der Plattform seit März ist unser gesamtes Firebase-Budget im ganz niedrigen zweistelligen Bereich. Wirklich Wahnsinn. Man kann uns schon über PayPal spenden. Wir sind gerade noch dabei, das Spendenkonto dann auch einzurichten und arbeiten gerade auch an einem Transparenzbericht, wo wir das alles so ein bisschen aufschlüsseln wollen. Was sind unsere Kosten? Wofür wird das Geld verwendet? Was ist unser Outlook? Was brauchen wir, um, sag ich mal, so für ein Jahr das Ganze zu betreiben? Das kommt jetzt alles in den nächsten, da arbeiten wir sozusagen gerade dran. Dann, in den nächsten Wochen verweise ich jetzt an dieser Stelle mal an die Links bei uns in den Shownotes, wo wir das noch nach. Ansonsten freuen wir uns auch immer über Open Source Contributions. Quarantäneheldinnen als Projekt ist bei GitHub auch zu finden. Das ist jetzt vielleicht schon ein Vorgriff auf den. Das könnte ja so fast ein Pick der Woche sein. Machen wir das doch gleich. Die Organisation. Na, ein bisschen Fragen zur Materie hätte ich eigentlich schon noch. Dann machen wir das ganz kurz. Unter der Organisation Option 26 findet man das Quarantäneheldinnen-Projekt und da hatten wir auch am Anfang im ersten Lockdown hatten wir da ein paar Contributions. Es hat richtig Spaß gemacht, dann auch mit externen Contributions da mal zusammenzuarbeiten, das intern dann zu reviewen, so die Prozesse irgendwie abzubilden. Wie kriegen wir das alles hin? Wie können wir auch das Projekt aufziehen, damit externe Contributions erleichtert werden? So, ne? Das war also für mich vor allem total spannend. Erste Frage ist immer, wie baue ich den Scheiß? Wie krieg es? Ja, gerade genau. Auf der Kiste. Ja, es gab einige Pull-Requests auf die README. Deswegen, wer Lust hat, schaut euch das gern an, schaut vorbei. Es gibt einige Issues, auch immer noch. Da gibt's noch einiges zu tun. Nice. Und ihr seid auch, wie ich das gerade mitbekommen habe, ein Verein von komplett Freiwilligen, die das alle nebenbei unentgeltlich machen, momentan noch. Ja. Ja, Ja. Das heißt, da ist es dann natürlich auch gut, wenn man ein bisschen gerade die zeitaufwendigen Sachen eventuell unterstützt. Nicht nur, wenn man einen Bug findet, sagt, hier ist er, sondern eventuell gleich noch die anderthalb Stunden investiert, den selber zu fixen. Vielleicht probiere ich das nachher sogar. Ich will nicht zu viel gesagt haben. So, und mir ist vorhin noch eine Frage eingefallen. Du hast gesagt, es gab noch andere Plattformen, die im gleichen Zeitraum entstanden sind, die ein ähnliches Problem lösen wollten oder das gleiche Problem mitlösen wollten, die sich dann allerdings mit der Zeit aufgelöst haben. Was mir als allererstes als Frage eingefallen war, als wir angefangen haben, ist, normalerweise hätte sich ja sowas über Facebook gelöst. Ne? In USA kann ich mir vorstellen, dass viele solche Sachen auch über sowas wie Craigslist abgewickelt werden könnten. Und in Deutschland gibt es eBay-Kleinanzeigen. Das war allerdings alles für euch, ihr wolltet was haben, was ein Aushängeschild ist und was, wo wirklich explizit dieser Quarantänehelfer-Gedanke mit dran steht. Oder was hat den Ausschlag gegeben zu sagen, nee, wir wollen nicht, dass die Leute eBay-Kleinanzeigen benutzen oder Facebook benutzen? Also ich kann bis zu einem gewissen Punkt mutmaßen, gerade nur, was genau in den Köpfen vorging, als diese Idee entstanden ist. Ich glaube, ein Punkt war auf jeden Fall auch, wir können das und wir haben Lust, das zu machen und wir haben Lust, das einfach mal zu bauen. Also so ein bisschen Neugier und das technische Interesse, sowas aufzusetzen, die war am Anfang auch auf jeden Fall, hat das eine große Rolle gespielt. Und als das Ganze dann aufgebaut war und lief, war ein ganz großer Punkt, der aufkam, wie unterstützen wir Menschen sowohl bei der Suche nach Hilfe als auch beim Hilfeanbieten? Sicherheitshinweise, wie können wir die Menschen belehren? Einerseits wollen wir nicht den Anschein erwecken, dass wir ein Dienstleister sind und dass jetzt unsere Angestellten Botengänge erfüllen. Andererseits wollen wir natürlich aber dennoch, also sind wir uns der Verantwortung bewusst als Plattform, auf der wir Menschen irgendwie verbinden, dass wir, so gut es uns nur möglich ist, Menschen darüber informieren müssen. Worauf ist zu achten? Worauf sollt ihr aufpassen, um euch selber zu schützen? Wie kann so eine Übergabe, so ein Einkaufen, wie kann sowas ablaufen? Wo findet man zusätzliche Informationen zu allen möglichen Corona-Themen, die da irgendwie und das funktioniert sind. Natürlich und das funktioniert natürlich besser, wenn man eine dedizierte Plattform ist, die genau. Domain-spezifisch sich explizit damit beschäftigt und nicht nur das generische schwarze Brett, wo die Leute eine Seite später noch ihre alte Kuckucksuhr verkaufen oder sowas. Ja, das macht durchaus Sinn. Was ich am Anfang auch spannend fand, als ich das erste Mal von euch gehört habe, ist Quarantäneheldinnen oder Quarantänehelden, da gibt's auch ähnliche Services, auch deutschlandweit, mit dem Namen Held im Namen, die den Leuten Sachen nach Hause bringen. Ich war ein Tick überrascht, dass diese Firmen nicht mit an Bord gesprungen sind und gesagt haben, ihr könnt, was ist ja genau der gleiche Dienst, ne? Die organisieren, dass dir jemand was vom Dönerladen nebenan vorbeibringt oder vom Pizzaladen oder von dem Restaurant um die Ecke. Mich hat's so ein bisschen gewundert, dass so ein Essensbringdienst nicht einfach auch mit an Bord gesprungen ist und gesagt hat, wir machen jetzt Einkaufen, ausliefern. Es gibt ja auch von den Supermarktketten, als ich mich mal für 2 Wochen in Quarantäne begeben habe, habe ich mir auch mein Essen, ehrlich gesagt, von dem Supermarkt um die Ecke direkt online bestellt und liefern lassen. Auch um es mal ausprobiert zu haben. Aber deswegen frage ich jetzt, ein gewisses Angebot, sich Sachen nach Hause bringen zu lassen oder sowas, gibt's ja. Und das ist ja auch nicht das Hauptding, was Quarantänehelden machen. Deswegen ist jetzt meine Frage, was siehst du so, was sind die Sachen, die Leute hauptsächlich über Quarantänehelden abwickeln? Du hast schon sowas wie mit dem Hund Gassi gehen gebracht, aber was machen die Leute eigentlich mit der Plattform? Die Frage nach, kann jemand mit meinen oder möchte jemand meinen unseren Hund ausführen, die ist in den letzten Wochen ganz beliebt. Also es gibt dann auch immer so ein paar lustige Trends. Was sind denn so die Trends? Ist das jahreszeitabhängig? Also gerade in Leipzig war in den letzten 2 Wochen Hunde ausführen ganz beliebt als Hilfsgesuch. Gerade vor in der Weihnachtszeit oder in der Adventszeit gab es auch immer wieder Anfragen, bei denen ganz süß Enkel, Enkelkinder oder Kinder von älteren Menschen gesagt haben, meine Mutter, meine Oma oder mein Opa, die sind irgendwie in der Wohnung und ganz einsam und wir haben die schon lange nicht gesehen und die Oma hat Geburtstag nächste Woche und die würde sich freuen über eine Geburtstagskarte und dann wurde irgendwie über die Plattform organisiert oder diese Message da publiziert und dann irgendwie eine Woche später haben wir ein Screenshot oder haben wir ein Foto bekommen von der Oma, die 200 Geburtstagskarten auf ihrem Wohnzimmertisch liegen hat und so. Habt ihr irgendwie einen Blog oder sowas mit den Erfolgsgeschichten, wo ihr sowas dann... Das fehlt wirklich noch, ja. Die herzerwärmenden Sachen haben wir bisher immer über Instagram. Dann gepostet. Das war tatsächlich der Social Media, Link kommt in die Shownotes. Das war der Social Media Kanal, der für uns am besten funktioniert hat. Twitter und Facebook, ja, hat nicht so gezündet. Aber schön, ja, also der Oma eine Freude tun. Ich könnte mir auch vorstellen, dass manche sagen, oder ich könnte mir vorstellen, dass ich würde vielleicht sowas fragen, wie, geh doch mal bitte einer mit dem Tablet zu meiner Oma, dass ich mit der mal videotelefonieren kann. Das geht ja auch selten, ne? Ja, also wir hatten ab und zu mal die Frage nach Hilfe beim Möbel aufbauen oder ich glaube auch mal einen Fernseher einrichten. Die Oma hat einen neuen Fernseher bekommen und die kann das nicht. Das hatten wir auch. Das ist ja super clever auch, ja. Es ist für uns ist es immer ein bisschen schwierig, ne, solche Inserate, User-Generated Content, ne, also wir haben auch relativ früh gewusst, wir brauchen hier irgendwie, müssen wir ja auch moderieren, sind da aber auch ganz, ganz niederschwellig an die Sache rangegangen und haben da einen Mechanismus implementiert, der uns sozusagen die Möglichkeit gibt, als Admins Sachen zu veröffentlichen oder eben nicht zu veröffentlichen. Und gerade wenn es darum geht, ältere Menschen in ihren eigenen 4 Wänden zu unterstützen, sind das dann häufig Sachen, bei denen wir ja dann schon manchmal ein bisschen diskutieren intern, weil es da in einen sehr persönlichen Bereich reingeht und weil auch, sage ich mal, was Corona-Infektionen angeht, ne, in den Räumen, ist es dann auch alles nicht mehr so leicht. Also wir versuchen da schon irgendwie die Menschen so zu erreichen und aufzuklären, dass sie sich da wirklich gut überlegen, welche Hilfe sie auch erfragen und dann annehmen und wie das Ganze für sie am sichersten ausgestaltet werden kann. Habt ihr dafür irgendwie eine Guideline oder eine Best Practice Auflistung oder sowas? Wir haben die wichtigsten Sicherheitshinweise für uns, die haben wir gleich ganz kurz und knapp auf der Startseite. Wichtige Hinweise, gleich, umsichtig. Gleich gelistet. Wir haben dann auch noch eine Unterseite mit ein paar FAQs. Ich lese mal kurz diese wichtigen Hinweise vor, weil ich das ganz spannend finde. Also Punkt 1, umsichtig. Helft nicht, wenn ihr einer Risikogruppe angehört. Helft nicht, wenn ihr Sorge habt, selbst eine Ansteckungsgefahr darzustellen. Nicht sehr gut. Lokal, helft eurer Nachbarschaft, zum Beispiel euren Hausmitbewohnern, Mitbewohnerinnen. Konsistent, helft wenigen, aber das konsistent. Sucht euch zum Beispiel eine Familie und helft nur dieser. Ja, das ist auch ein ganz guter Punkt, dass die Leute nicht selber zum Superspreader werden. Oder sich zu sehr verstreuen oder ausbrennen, weil sie irgendwie auf jede Anfrage antworten. Es reicht ja, reicht ja, wenn man einmal jemanden vermittelt, weil der Hund möchte ja jeden Tag Gassi geführt werden wahrscheinlich. Oder du möchtest ja regelmäßig für die Person einkaufen. Deswegen ist es wahrscheinlich, kommt aus einem so einen Match wahrscheinlich wesentlich mehr raus, als ihr der Plattform ansehen könnt. Und danach, sobald einmal ein Match gemacht ist, brauchen die Leute auch eure Plattform dann wahrscheinlich nicht mehr, weil dann einmal, was weiß ich, Telefonnummern ausgetauscht werden. Und dann ruft man im Zweifelsfall wahrscheinlich einfach die Person nochmal an, wenn die das nächste Mal einkaufen gehen soll oder so. Genau, das sehen wir auch in unseren Daten. Zumindest könnte man das optimistisch so interpretieren, dass die Accounts im Schnitt auch nur eine Anfrage erstellen. Es gibt auch Accounts, die dann mehrere Anfragen erstellen. Wenn dann doch mal, also zum Beispiel hatten wir es schon, dass eine Person, die dann eben internetaffin war, von der Plattform gehört hat, dann für mehrere ältere Verwandte und Bekannte Inserate erstellt hat. Sowas gibt's dann in seltenen Fällen auch, aber meistens wird ein Inserat erstellt und wir hoffen dann eben dadurch, dass wir auch sehen, dass so gut wie alle Inserate Nachrichten bekommen, beantwortet werden, dass dann diese Anfragen auch gelöst werden. Aber wir hoffen natürlich, dass wir in Zukunft das noch ein bisschen expliziter sehen, durch eben die Möglichkeit zu sagen, selbst als meine Anfrage als gelöst zu markieren. Mhm. Also wir hatten am Anfang so ein paar Überlegungen, wie können wir die Nutzung der Plattform ein bisschen unterstützen. Und wie in jedem guten Startup kommt ja dann natürlich schnell schnell Gamification ins Spiel. Und wir haben irgendwie über Superhero-Badges und sonst was nachgedacht oder gebrainstormt und sind dann aber auch relativ schnell, irgendwie ist dann bei allen der Groschen gefallen, Moment mal, das eigentlich wäre das eine ganz, ganz doofe Idee. Das ist genau das. Weil wir eben auf gar keinen Fall wollen, dass die Leute dann selbst zu Superspreadern werden. Das ist das Gleiche, was ich überlegt hatte. Man könnte bei der Corona-Warn-App, irgendwie so Gamification mit reinmachen. So, du hast jetzt schon 3 Tage ohne Risikokontakte gehabt oder sowas. Aber das führt ja dann eventuell auch in die falsche Richtung. Das ist ja da werden dann ja die falschen Verhaltensweisen incentiviert vielleicht. Deshalb machst du es genau anders. Du lässt Leute halt wirklich gamifyen, wie viele Leute sich schon infiziert haben. Nee, natürlich nicht. Will man nicht. Habt ihr schon mal die Notwendigkeit gehabt, tatsächlich was zu moderieren, wo ihr gesehen habt, hier geht es gerade was schief oder das ist alles nicht in Ordnung? Weil ich könnte mir zum Beispiel vorstellen, wenn man jetzt mal, du interpretierst immer Sachen optimistisch, wie du jetzt ein paar Mal gesagt hast, aber ich könnte mir auch vorstellen, dass diese Plattform für sowas wie den Enkeltrick benutzt wird. Ja. Ist euch sowas schon mal aufgefallen oder wenn ja, was habt ihr da gemacht oder konntet ihr da überhaupt was machen? Also der Enkeltrick ist jetzt eine Sache, die ich glaube nicht direkt als Inserat auf der Plattform landen würde, sondern das wäre dann eher andersrum. Jemand sucht Hilfe für eine ältere Person und dann wird der Enkeltrick angebannt. Dort ist es natürlich so, dass wir nicht wirklich einen Einblick haben, was nach der Kontaktherstellung passiert. Mhm. Was wir sagen können, ist eben, dass wir für uns festgelegt haben, wir wollen an jeder Stelle, an der wir mit beteiligten Personen in Kontakt treten, sei es die Website selbst oder die E-Mail-Benachrichtigungen, weisen wir eben immer darauf hin, macht nur Dinge, bei denen ihr euch sicher fühlt. Eure eigene Sicherheit ist das Wichtigste. Und im Zweifel lieber wieder Abstand nehmen von der Hilfsaktion. Und wir haben bisher diesbezüglich noch keinerlei negatives Feedback sozusagen erhalten. Es gab mal eine negative Meldung. Da ist jemand nach einer Hilfsaktion auf uns zugekommen und hat gesagt, dass er nicht so zufrieden war, dass die Person nicht so zufrieden war, wie, ich glaube, es war damals die Übergabe von Einkäufen, wie das ablief. Das war wohl dann nicht ganz so 100% sicher. Aber ansonsten ist das Feedback, das wir direkt bekommen haben, bisher immer positiv gewesen. Manchmal müssen wir ein paar Inserate moderieren, die dann auf eBay Kleinanzeigen wirklich besser aufgehoben werden. Also zum Beispiel, wenn dann jemand fragt, mein Handy ist kaputt und ich bin gerade in Kurzarbeit und kann mir kein neues Handy leisten. Kann mir jemand ein Handy schicken? Ja gut, okay. Da gibt's wirklich bessere Plattformen für. Das ist dann so ein Beispiel, wo dann der Anfragenbot eine Nachricht rausschickt und sagt, Leute, ist das wirklich was wir haben wollen? Und dann wird kurz gewotet und dann kommt das dann unter Umständen nicht auf die Plattform und die Person, die inseriert hat, bekommt dann eine E-Mail von uns mit der Erläuterung, warum wir der Meinung sind, dass das nicht dem Zweck Das finde ich jetzt aber spannend. Das heißt, ihr habt irgendwie ein technisches Hilfsmittel, was das erkennt? Oder ganz, also wir machen da keine große Sprachanalyse. sondern es gibt wie in jetzt kommt wieder so diese Floskel, wie in jedem Startup ist natürlich muss natürlich irgendwas mit 95% davon haben wir uns bewusst distanziert von Machine Learning oder Statistik. Aber 95% unserer internen Prozesse sind natürlich mit Slack abgebildet. Ja. Deswegen. Und da gibt's eine Keyword-Suche. Ja, aber woher weiß der Bot, wann eine Nachricht rausgeht? Woran macht er das fest? Der Bot, der erkennt erstmal, wenn ein neues Inserat erstellt werden soll. Und diese Inserate landen dann in unseren Moderations-Channels. Ah, alle und werden Inserate sozusagen moderiert hier. Okay, ja. Verstehe. Ja. Also wir haben uns, ähnlich wie bei der Hotline, haben wir uns auch bei der Moderation des User-Generated Content gedacht, wir können uns jetzt hinsetzen und können überlegen, oh mein Gott, wie lösen wir das Problem bei 100.000 Anrufen pro Tag oder bei 50.000 Inseraten pro Tag? Und oh mein Gott, das können wir gar nicht. Das geht nur mit Watson. Das geht nur mit, keine Ahnung, 2 Millionen Venture-Capital-Finanzierung. Und einem Team von 50 Leuten. Oder man definiert einfach, nee, wir bleiben eine kleine Plattform und machen es einfach per Hand. Genau, oder wir machen es einfach mal und fangen einfach an und machen das mit in Handarbeit. Und in dem Moment, in dem wir wirklich dann an den Punkt kommen, an dem wir es nicht mehr handeln können, müssen wir entweder dann Features abschalten oder uns was Besseres überlegen. Aber ich finde das großartig. Das ist einfach super pragmatisch und auf die Art und Weise habt ihr sehr schnell einen Fuß in die Tür gekriegt und die Plattform läuft ja heute immer noch. Und offenbar seid ihr noch nicht alle am Burnout zum Opfer gefallen. Oder wie ist das so? Also du hast gesagt, ihr seid ein Team von 20 Leuten und ihr habt auch quasi Hotline-Dienst und klingelt ab und zu mal das Telefon und ihr habt einen Slack-Channel, wo jede einzelne Anfrage erstmal landet und ihr entscheidet dann händisch durch Lesen und Nachdenken, dass die freigeschaltet werden darf. Und ihr seid ein Verein von Freiwilligen, die das alles nebenbei machen. Wie gut funktioniert das noch? Momentan funktioniert das noch sehr gut. Unser Team ist mittlerweile ein bisschen geschrumpft, also das ganz große Team, das, sage ich mal, in der Hochzeit auch des medialen Ansturms auf die Plattform da war, das komplette Team hat es nicht oder ist dann nicht zum Gründungsmitglied auch des Vereins geworden. Den Verein haben wir mit ein paar weniger Mitgliedern dann gegründet. Aktiv Leute, die sich auch jede Woche noch treffen, an der Plattform arbeiten, auch den Hotline-Dienst übernehmen, sind wir auch mittlerweile ein paar weniger, weil natürlich das Leben weiterging, ne? Und viele Leute dann auch gesagt haben, es tut mir leid, ich habe einfach auch jetzt nicht mehr so viel Zeit. Und wir da auch immer offen waren, weil wir ja selber auch wissen, im Ehrenamt ist es häufig so, dass Menschen sich überbelasten und sich zu viel zumuten. Und deswegen war es für uns auch immer wichtig, dass man sagen kann, hey, mir wächst das über den Kopf. Es tut mir leid, ich unterstütze euch gerne noch, wo ich kann, aber ich muss mich jetzt hier mal ein bisschen rausnehmen. Momentan wird es wieder ein bisschen mehr, was den Workload angeht, auch täglich so im Operations-Bereich. Die Hotline klingelt jetzt mittlerweile deutlich häufiger, weil auch einige Gesundheitsämter damit begonnen haben, unsere Telefonnummer rauszugeben. Ach, voll gut. Ich vermute im Kontext, eine Person bekommt den Anruf, sie wurden positiv getestet. Bitte begeben Sie sich in Quarantäne und wenn Sie Hilfe benutzen, dann gibt es hier die Quarantäneheldinnen. Ruft doch gerne mal da an. Das führt auch manchmal zu ein bisschen Verwirrung, weil den Menschen, die dann direkt quasi bei uns anrufen, so ein bisschen die Überleitung zu dem Zweck fehlt, den sie haben wir gesagt, wir sollen mal anrufen, deswegen erfüllen möchten. Genau, die haben gesagt, wir sollen da anrufen und die haben gesagt, bei euch gibt's was zu essen. So. Das ist auch gut, wie wir damit also manchmal müssen wir dann manchmal müssen wir dann auch erstmal ein bisschen Expectations managen, um dann zu schauen, was wobei wir gern unterstützen und unterstützen können. Wo es ja dann wahrscheinlich auch ein bisschen enttäuscht ist, wenn man dann sagen muss, ja, Moment, sie haben sich da also so richtig, also wir helfen ihnen gerne, aber erwarten sie mal nicht zu viel oder so. Das müsste ihr wahrscheinlich... Ja, natürlich. Manchmal ist das auch traurig. Also vor allem haben wir manchmal auch ältere Leute, die bei uns anrufen und von Einsamkeit geplagt sind, ne? Und einfach auch jemanden mal zum Reden suchen. So, und wir hatten schon auch an der Hotline lange emotionale, rührende Gespräche mit Menschen, die uns dann von ihrer Geschichte erzählt haben, und das sind dann auch Punkte, bei denen wir dann vermitteln können. Es gibt dann auch andere tolle Organisationen, wie das Silbernetz zum Beispiel. Wer? Zu denen wir auch Kontakt haben. Das Silbernetz. Das ist eine Organisation, die sich eben dem Problem von Einsamkeit im Alter gewidmet hat. Silbernetz. Und die über eine, ich glaube, auch eine ausgeklügelte Software dann Telefon, so, ich will nicht sagen Telefonketten, aber so Telefonfreundschaften etablieren und dort Menschen, die gern mal ein bisschen quatschen wollen, sozusagen jemanden finden können, der genauso Bock hat, mal zu quatschen. Und sich dann treffen. Klingt echt nicht an dieser Stelle wird mich jetzt interessieren, wenn man mal an die Unix-Philosophie denkt. Unix-Philosophie heißt, ein Tool löst ein Problem und das gut. Und Quarantänehelden macht das. Ne? Es ist ein schwarzes Brett oder es ist ein Brett für Leute, die sich gegenseitig, wenn sie in Quarantäne sind, helfen. Und jetzt hast du gerade angeschnitten, es gibt natürlich noch andere Probleme, die Leute haben, die dann aber vielleicht bei euch auftauchen. Das heißt, habt ihr dann eventuell eine Übersichtsseite für, das sind so Sachen, die häufig bei uns landen, aber dafür gibt es eigentlich bessere Helfer. Geht doch mal hierhin. Habt ihr da schon irgendwie eine feste Liste von Sachen, sowas wie das Silbernetz? Das gibt es bisher, gibt es für uns nur intern. Also wir haben noch nicht genügend, sage ich mal, solcher problematischen Fälle gesammelt, um zu sagen, wir bauen jetzt vielleicht eine zusätzliche Unterseite oder so. Es wäre auch vielleicht gar nicht so zielführend, weil die Leute ja eben nicht auf der Website gelandet sind, sondern bei uns auf der Hotline. Deswegen helfen da für uns intern unsere Leitlinien für die Telefonate, helfen da schon meistens weiter, um den Leuten dann irgendwie zu sagen, hey, schau doch mal dort oder versuch noch mal dort jemanden zu erreichen. Ist dann natürlich häufig auch schwierig, weil Organisationen wie Gesundheitsämter oder das Rote Kreuz oder Seelsorge natürlich auch überlaufen sind und man dann dort häufig niemanden erreicht oder nur schwierig Leute erreicht. Aber ja, da können wir dann in dem Moment auch leider nur begrenzt weiterhelfen. Ja, ihr seid ja auch nur, Quarantänehelden ist ja quasi auch nur für einen bestimmten Use Case da und nicht um alle Probleme zu lösen. Aber deswegen würde mich jetzt nochmal ein Punkt interessieren, und zwar ist es ja trotzdem ein öffentlicher Dienst, den ihr anbietet. Ne? Es war ein Haufen Freiwillige, die das gerne machen. Aber man könnte sich ja genauso gut vorstellen, so eine Plattform, wo sich die Leute gerade in so einer Situation helfen, ist ja vielleicht auch was nicht unbedingt die Leute selbst machen sollten. Man könnte sich vielleicht auch vorstellen, das ist vielleicht auch eine staatliche Aufgabe sein. Also sowas wie Quarantäneheldin.org könnte genauso gut von der Bundesregierung oder von der sächsischen Regierung oder von der Stadt organisiert werden. Das hat dann immer so ein bisschen vielleicht noch das Problem, dass es dann bürokratische Hölle wird oder dass es vielleicht zu lokal ist, wenn es bloß, keine Ahnung, Dresden aufzieht und dann auf dresden.de könnte man sich vorstellen, dass diese Städte selber auf so eine Idee kommen, so eine Unterseite für genau solche Sachen zu machen. Aber du hast gerade das Rote Kreuz erwähnt, es gibt auch natürlich auch andere karitative Organisationen, die vielleicht auch genau solche Probleme mitlösen können wollen und auch bereits eine längere Tradition und mehr Infrastruktur haben. Habt ihr mal überlegt, ob das vielleicht was wäre, dass ihr euch mit sowas wie dem Roten Kreuz oder ähnlichen Organisationen einfach zusammenschließt und sagt, guck mal, wir brauchen Leute, die eine Hotline betreuen oder Leute, die, ihr habt doch da, ihr habt doch da, ich will jetzt nicht sagen Manpower, aber ihr habt doch da Menschen, die eventuell mithelfen könnten. Ist das was bei euch mal diskutiert wurde? Also in den vergangenen Monaten haben wir immer mal wieder über verschiedene mögliche Kooperationen intern gesprochen. Es kam jetzt noch nicht, das waren damals eigentlich immer vor allem so technische Kooperationen. Ich hatte ja schon darüber gesprochen, dass es auch irgendwie andere Plattformen gab, die ähnliche Sachen anbieten wollten. Wir haben eigentlich immer dann häufig schnell versucht, irgendwie in Kontakt zu treten und dann zu schauen, kann man da irgendwie gemeinsam was machen. Das hat leider in den seltensten Fällen gut funktioniert. Unser Outreach in Richtung anderer, größerer, etablierter Organisationen war bisher auch, so viel ich weiß, recht begrenzt, weil einerseits niemand auf uns zukam und aktiv nach unserer Hilfe gefragt hat oder geschaut hat, wollen wir da was zusammen machen. Als wir mal versuchten, mit Städten und Gemeinden in Kontakt zu treten, wurde uns dann häufig leider gesagt, es tut mir leid, wir können eure Info nicht auf unsere Website nehmen oder sowas, weil ihr seid ein Verein und das, ihr seid nichts Offizielles und das können wir nicht machen. Umso lustiger war es dann, als dann in den gleichen Kommunen dann irgendwann die Gesundheitsämter angefangen haben, unsere Telefonnummer rauszugeben. Also da war viele Sachen waren da eben irgendwie schwierig und meist unklar, dass wir auch von offizieller Seite so ein bisschen irgendwie Anerkennung bekommen haben. Das war eigentlich für uns dann nachvollziehbar, als die Bundesregierung uns auf die Seite zusammen gegen Corona genommen hat und auch dort als Nachbarschaftshilfeplattform genannt hat und wir da diesen kleinen Werbespot da vorgekommen sind. Aber leider war dann auch dort die offizielle Zusammenarbeit beendet und es ging nicht darüber hinaus. Das war ein bisschen schade, ehrlich gesagt. Aber ich habe das Gefühl, dass das an vielen Stellen oder dass viele Projekte da ähnliche Probleme hatten. Also ich kenne da zum Beispiel noch von einem Bekannten ein Projekt, die wollten den Nachverfolgungsworkflow in Gesundheitsämtern digital unterstützen. Davon habe ich auch gehört, ja. Weil wir ja alle mitbekommen haben, dass diese Kontaktnachverfolgung da häufig auf Basis von Telefon- und Excel-Listen. Da gab es Leute, die an der App extra dafür gearbeitet haben. Genau, und ich hörte dann auch davon, dass es sehr schwierig sei, Gesundheitsämter oder offizielle Stellen dazu zu bewegen, diese Dinge dann auch wirklich einzusetzen, weil ja eben die Herausforderungen dort auch ganz andere sind, die man jetzt dann vermutlich auch selber gar nicht auf dem Schirm hat und so eine Pandemie dann auch nicht der Moment ist, um jetzt mal was Neues einzuführen und auszuprobieren. Wann, wenn ich dann? Aber du hast schon recht, ne? So wie es die Bundeskanzlerin sagen würde, Corona ist für uns alle Neuland. Ja, also wenn das Internet schon Neuland ist, dann war Corona erst recht Neuland. Weißt du zufällig den Namen von dieser App noch? Bloß so für die Nachwelt? Nee. Müssen wir nochmal raussuchen. Also ich weiß, dass ich auch irgendwie, die hatten sogar ein recht gut gemachtes Promo-Video gemacht. Aber mir fällt leider auch nicht mehr ein, wie die hießen. Vielleicht hörst du. Ich meine, es gab ja da auch den großen Hackathon, aus dem einiges rausgefallen ist, ne? Und der Hackathon, der hat ja auch dann, also da hat ja die Bundesregierung auch ein bisschen Geld in die Hand genommen, um dann nach dem Hackathon bestimmte Projekte, die da auserkoren wurden, als förderungsfähig, dann auch noch mit weiterer finanzieller Unterstützung versorgt. Ich habe allerdings ein bisschen den Überblick verloren, welche Dinge da wirklich nachhaltig dann entstanden aus sind. Aus dem Hackathon heraus, ja. Wir durften damals leider nicht. Das wäre meine Frage gewesen, weil? Als Projekt. Das ist gar nicht so richtig, das ist mir gar nicht bis zum heutigen Tag gar nicht so richtig klar. So wie ich das verstanden habe, war damals die Aussage, unsere Plattform existiere bereits und sei bereits am Markt und im Hackathon wolle man nur Projekte unterstützen, die jetzt quasi so initial starten. Okay. Aber das ist das war meine persönliche Interpretation. Es ist jetzt auch schon ganz lange her. Ich bin mir nicht mehr ganz im Klaren, was da der genaue Wortlaut war. Wir durften aber leider damals nicht als offizielles Projekt da teilnehmen. Das war ein bisschen schade. Wir waren zu früh. Na, aus diesen Hackathons sind ja so ein paar Sachen rausgekommen, die eigentlich ganz cool waren. Also die prinzipiell grundlegende Funktionsweise der Corona-Warn-App ist ja auch bei einem der allerersten Hackathons so ein bisschen geprototyped worden. Andere Projekte, die ich jetzt gesehen habe, waren, dass man eine App baut, die dieses Kontaktdaten hinterlassen an unterschiedlichen Stellen, wie im Kino oder im Restaurant, irgendwie ersetzt durch, ich scanne einen QR-Code ab oder ich habe einen, der abgescannt wird, damit ich kontaktierbar bin, ohne meinen persönlichen Vor- und Nachnamen mit Adresse und Telefonnummer unbedingt bei jedem Restaurant da lassen zu müssen. Fand ich auch gut, weil dann hält es vielleicht die Leute davon ab, sich überall als Darth Vader einzutragen oder Donald Duck oder so. Ja. Aber ja. Habt ihr sonst noch andere technische Sachen, die ihr als nächstes bauen wollt, wo wir gerade beim Hackathon wart? Was ihr für eure Plattform so als technische Verbesserung oder nächste Iteration machen wollt? Ich habe noch eine Frage, die ich nämlich noch eine Weile schon hier stehen habe. Die Quarantäneheldinnen.org existiert, es funktioniert und es läuft schon eine Weile und ihr könnt wahrscheinlich eventuell auch für die Hotline noch ein paar Freiwillige gebrauchen oder sowas, aber habt ihr noch was Neues vor mit dem Projekt? Irgendwie, was macht ihr als nächstes? Wollt ihr noch irgendwas bauen oder seht ihr noch irgendwelche Probleme, die ihr als nächstes angehen müsst, die momentan noch nicht gut gelöst sind? Ich habe gerade intuitiv direkt mal die Open Issues auf GitHub aufgemacht. Und das mir direkt ins Auge gefallen ist, war einfachere Löschen von Subscriptions für Notifications, wenn man Notifications nicht mehr bekommt. Der Unsubscribe-Link in der E-Mail quasi. Der Unsubscribe-Link. Wir sehen gerade noch Möglichkeiten der Verbesserung in der User Experience des Prozesses, ich suche Hilfe oder ich brauche Hilfe. Denn das ist natürlich noch so ein bisschen rough. Und da könnten wir auf jeden Fall noch ein bisschen mehr leiten, noch ein bisschen besser die Leute an die Hand nehmen, auch selber noch ein bisschen aktiver kommunizieren, damit wir auch ein besseres Bild dafür bekommen, wie ist hier gerade der Stand. Aber für uns ist das immer so ein bisschen ein Trade-off, weil wir wollen natürlich einerseits, wir wollen ja nicht so zu einer App werden, ne, die dann irgendwie eine Notification schickt. Hey, du hast vor einer Woche das letzte Mal in dein Inserat geschaut. Ist das denn noch aktuell? Möchtest du nicht vielleicht irgendwie hier mal was Neues schreiben oder so? Das wollen wir ja auch nicht, weil wir die Leute irgendwie nicht nerven wollen und weil man dann auch wieder mehr. Aber ein bisschen User Experience ist da schon wichtig, ne? Ja, das ist immer so ein bisschen schwierig, da den Sweet Spot zu finden. Und da tänzeln wir immer so ein bisschen drumherum und da arbeiten wir auch noch dran. Das ist immer eine Abwägung, klar. Also wir haben da schon häufiger drüber nachgedacht, weil wir uns natürlich auch immer, wir hätten natürlich am liebsten diese Liste 1200 Anfragen alle markiert als gelöst. So, aber wenn wir jetzt zum Beispiel irgendwie sagen, das Feature als gelöst markieren ist vor 2 Wochen rausgekommen, an alle Inserate davor, schicken wir jetzt nochmal eine E-Mail, ist das eigentlich gelöst worden, dann also ist halt auch doof. Dann nerven wir die Leute, dann stecken wir in der nächsten Spam-Liste drin und dann kommen unsere Notifications gar nicht mehr an. Obwohl man ja wahrscheinlich also davon ausgehen kann, dass schwierig. Wenn so eine Anfrage 2 Wochen alt ist, dann ist die vielleicht auch gar nicht mehr aktuell. Oder ist... Häufig, ja. Wir hatten auch schon Antworten auf Anfragen nach 9 Monaten. Herzlichen Glückwunsch. Aber ich glaube, tatsächlich war damals die Anfrage noch aktuell. Da ging es nämlich um, ging es da auch um Haustiere? Oder um, also auf jeden Fall war das damals, glaube ich, noch aktuell. Der ist nicht Gassi gegangen. Der ist total verstorben. Ja. Long Covid. Oh Mann. Bisschen dark. Aber da probieren wir uns gerade noch so ein bisschen aus. Ja, krass. Tom, vielen Dank für diese sehr aufschlussreiche und doch sehr spannende Geschichte. Ich muss sagen, ich finde dieses Projekt durchaus bemerkenswert und ich finde das super toll, dass du dich da, dass ihr dieses Projekt ins Leben gerufen habt und bis heute weiter stemmt. Auf jeden Fall, ist ein echt wertvoller Beitrag, danke, auch für die Allgemeinheit. Das ist echt richtig stark. Genau, also ihr habt, also auf, ihr seid auf quarantäneheldinnen.org und auf quarantäneheldin.org zu erreichen. Man kann euch sicherlich auch kontaktieren, wenn man zum Beispiel bei der Hotline mit aushelfen möchte. Ist das was, wo ihr Interesse dran habt? Wenn sich Leute. Klar, gern. Wer in jeglicher Hinsicht Lust hat, mehr über die Organisation zu erfahren, auch vielleicht mehr über Option26.org. Meldet euch gerne. Wir freuen uns immer über Feedback, auch wenn euch irgendwas auffällt bei der Website, was man noch verbessern könnte. Sehr gern. Sehr cool. Macht Option 26 außer Quarantäneheldin noch bereits andere Projekte? Nee. Noch nicht. Ja. Ah, okay, es ist. Der Slack-Channel will die Ideen, der sprüht zwar voller Kreativität, aber bisher hat sich da noch nichts. Ist ja etabliert. Auch vielleicht was Gutes, wenn ihr euch wirklich auf quarantäneheldin.org konzentrieren könnt und nicht startup-mäßig fünf Töpfe gleichzeitig auf dem Feuer habt oder sowas. Weil so ein Projekt wie Quarantänehelden kann ja durchaus konsistent ein bisschen Liebe erfahren und dann funktioniert das auch besser, als wenn das bloß so nebenbei gemacht wird. Also ich finde das auch super, dass ihr tatsächlich eine Hotline betreibt, dass das funktioniert und genutzt wird. Sehr schön. Gut. Ja, vielen Dank zu diesem Thema. So bei Akronymisierbar haben wir normalerweise an dieser Stelle können ja wieder ein bisschen aus dem konkreten Thema rauskommen. Wir haben eine Sektion Picks. Und da haben wir dich gebeten, vielleicht auch ein paar Sachen zu erwähnen. Vielleicht irgendwas aus dem Kontext von Quarantänehelden. Also den einzigen Pick, den ich tatsächlich vorbereitet habe im Corona-Kontext, ist eine Podcast-Empfehlung. Ich weiß gar nicht, ob das es darf kein Podcast neben Akronymisierbar gehört werden. Das ist doch so schade. Aber dabei sagst du doch immer jetzt kommt der nächste Podcast in eurer Playlist in 3, 2, 1. Ja, das ist doch hoffentlich die nächste Akronymisierfolge. Die 47. Nee, und zwar? Und zwar Corona Weekly von Unsere kleine Welt, der Tim Pritloff aus der Metaebene und der Pavel, glaube ich, zusammen, die haben mich vor allem in den letzten Monaten da super gut informiert durch diese ganze Pandemie gebracht, weil sie sich häufig, wenn es ganz akut wird, wöchentlich und manchmal ein bisschen in loserem Zeitabstand sich die Zahlen genau anschauen, auch die Zahlen in Deutschland und weltweit anschauen und ein bisschen genauer analysieren, welche Effekte dort zu sehen sind, was wann und woher jetzt vielleicht kommt, wie das alles zu interpretieren ist, weil wir ja auch, wenn man so ein bisschen nerdig da drauf geschaut hat, in den vergangenen Monaten ja auch gesehen hat, irgendwie bestimmte Metriken oder Parameter oder sei es nur die Datenlage offiziell, die dann das RKI oder verschiedene Landkreise irgendwie rausgeben, dass das manchmal ein großes Durcheinander ist und es da durchaus hilfreich sein kann, wenn sich jemand da mal konsistent damit beschäftigt und da ein bisschen einen abstrakteren, vorgefilterten Blick. Es ist gut, wenn man das ein bisschen interpretiert bekommt, das stimmt. Es gibt ja auch unterschiedliche Datenquellen, die man dann falsch interpretieren kann. Oder warum gibt es Unterschiede zwischen Datenquellen? Ne? Es gibt so die eine, keine Ahnung, die eine Zahl ist immer höher als die andere oder dort wird der R-Wert immer anders angegeben. Wie kommt das überhaupt? Ne? Und da haben die beiden auf jeden Fall mir zumindest in den letzten Monaten da immer gute Infos gegeben. Also UKW.fm. Das ist auch generell immer noch ein cooler Podcast-Titel, UKW.fm. Ah, perfekt. Ja, Wahnsinn. hört ihr noch den Drosten-Podcast? Oder den mittlerweile ist ja da noch jemand anders mit dazugekommen? Habe ich noch nie gehört. Bitte? Habe ich noch nie gehört, muss ich ehrlich zugeben. Ich hänge mit meiner Podcast-QE im März immer noch fest, also ich komme da gar nicht hinterher. Du darfst ja keine Folge auslassen von irgendwas, ne? Nee, ich versuche, habe es mittlerweile sogar schon getan, aber ja, ganz im März stimmt es nicht mehr, aber ich glaube, im Juni bin ich tatsächlich noch. Also. Also ich hab den auch schon Weilchen jetzt nicht mehr gehört, aber der ist tatsächlich auch sehr empfehlenswert. Kann man durchaus abonniert haben. Vom Fall. NDR, der Corona-Podcast, Corona-Update heißt der, glaube ich. Ich packe mal einen Link in die Shownotes dazu. Es hilft ja auch einfach, wenn man sich mit der Krise wirklich auf die Art und Weise auseinandersetzt, dass man sich einfach informieren lässt und nicht, niemand ist da wirklich hinterher und um sich die wirklich relevanten Infos überall zusammenzusuchen. Und es ist sehr angenehm, wenn andere Leute das übernehmen, die auch wirklich kompetent sind, wie Christian Drosten. Genau. Was ich als Pick hätte, es gibt ja diverse Coronavirus-Webseiten, die Karten anbieten, wo man Zahlen sieht. Eines, was jetzt, ich weiß nicht, ob wir es im Podcast schon mal erwähnt haben, aber was ich ganz gut finde für Dresden ist coronavirusdresden.de vom Diego. Es ist einfach bloß so ein Grafana-Board, wo die Daten für Dresden nochmal explizit visualisiert werden. Finde ich sehr gut. Auch so Seiten wie RiskLayer, wo visualisiert wird, was in welchem Landkreis gerade für Zahlen oder für Inzidenzwerte herrschen. Das sind allerdings alle Seiten, die Angst machen. Da guckst du hin und denkst dir so, das ist quasi Doomscrolling auf Datenbasis, oder es ist. Wir reden ja auch immer über Corona, wenn wir uns unterhalten, immer so, es hat so ein bisschen den Wetterbericht verdrängt. Nur, dass es im Gegensatz zum Wetterbericht, was Pandemielage angeht, eigentlich immer nur schlechte Nachrichten gibt. Es gibt selten wirklich gute Nachrichten. Beim Wetterbericht regnet's, aber da scheint auch manchmal die Sonne. Und das fehlt ja irgendwie so ein bisschen bei der Pandemie. Dafür finde ich es schön, dass wir ab und zu mal sowas wie Quarantänehelden.org erwähnen dürfen. Aber was ich jetzt neu gefunden habe, was ich als Pick erwähnen möchte, ist von der Zeit, das ist bestimmt nicht die einzige Seite, es gibt auch von anderen Nachrichtenanbietern so Karten, aber es gibt, ich finde die von der Zeit mit am übersichtlichsten, eine Visualisierung der verabreichten Impfdosen deutschlandweit. Wo ich auch so ein bisschen stolz bin, dass Sachsen-Anhalt da relativ weit vorne ist im Bereich und ein bisschen schockiert bin, wie schlecht Sachsen da steht. Da ist tatsächlich irgendwie doppelt so viele Leute im Verhältnis geimpft in Sachsen-Anhalt wie in Sachsen. Sehr peinlich. Aber ich pack mal mit in die Shownotes die Seite von der Zeit mit der Impfkarte. Das ist definitiv schön, wenn man mal wachsenden Zahlen zuschauen kann, die eben nicht das genaue Gegenteil bedeuten von irgendwelchen Infektions- oder Todeszahlen, sondern wie viele Leute geimpft sind mittlerweile. Das ist echt schön, wie rapide es da auch hochgeht. Natürlich muss es noch ein bisschen schneller werden, sonst schaffen wir es gerade mal in 10 Jahren, das Land durchzuimpfen, aber das wird schon. Ja, da können wir tatsächlich noch ein bisschen das Tempo anheben. Also ich habe irgendwie gehört, am Anfang war geplant, dass man 700.000 Leute pro Woche impfen wollte und das klingt erstmal viel. Dann rechnet man aus, dass es dann 2 Jahre dauert, die gesamte deutsche Bevölkerung zu impfen. Wir sind aber schon echt viele, ja. Und momentan schaffen wir es nicht mal, 700.000 Leute pro Woche zu impfen. Also wir haben jetzt, laut der Zeitkarte haben wir jetzt, und ich glaube, wir machen das schon seit über einer Woche, haben wir gerade mal 500.000 Leute, 500.000 Impfdosen verabreicht. Und das sind immer noch nicht, das heißt, die Leute sind alle nur halb geimpft. Die müssen nämlich ja nach 3 Wochen nochmal geimpft werden. Stimmt, das kommt noch dazu. Aber ich glaube, die Impfzentren sind auch noch nicht alle wirklich voll funktional, beziehungsweise da kommt noch einiges hinzu. Also das ist noch im Aufbau. Gerade wirklich im gesamten Bund. Also in manchen Bundesländern läuft das schon viel effizienter. Und gerade Sachsen und ich glaube, Thüringen war auch so ein Schlusslicht, zumindest was die Absolutzahlen angeht. Ist das noch ein bisschen hinterher. Auf jeden Fall. Ja, also das war mein Pick. Schaut euch diese Impfkarten an. Also wenn ihr nicht gerade denkt, dass ihr da gechippt werdet, dann gibt einem diese Impfkarte doch ein etwas positiveres Gefühl. Wenn ihr sich denkt, da sind schon wieder ein paar Leute sicherer. Also ich sehe gerade bei der Zeitkarte ja auch, dass die Quelle auch hier das Robert-Koch-Institut ist. Da hofft man ja, dass dieser Datensatz irgendwie auch offen zu erreichen ist. Und das heißt, es wird in den kommenden Wochen bestimmt noch viel spannendere und tollere Impfvisualisierungen. Ja, das ist immer, ich glaube, ein Kritikpunkt an den Daten des Robert-Koch-Instituts war, dass die keine rückwirkenden Daten zur Verfügung stellen. Also das gibt immer den aktuellen Datensatz und der wird dann einfach überschrieben. Du kannst dir nicht die Daten von letzter Woche angucken. Okay. Und das macht es schwierig, gerade so Trends zu visualisieren. Deswegen gibt es dann auch Leute, die das das vor der Depublikation retten und regelmäßig runterladen. Ich glaube, die Seite vom Diego hier, coronavirus-dresden.de, ist auch aus diesem Grund entstanden. Es gab irgendwie so eine Visualisierung auf dresden.de. Und da konnte man keine Trends ablesen, weil die immer bloß die aktuellen Werte dargestellt hat. Das vergisst man irgendwann. Das war auch damals beim, wir haben das so einen Open-Data-Stammtisch Meetup hier in Dresden. Da war die Stadt hat mal so ein schönes neues Portal veröffentlicht, wo sie viele Daten hatten und haben auch gefragt, natürlich hier Leute konsultiert, hier, was halten die davon, wie schaut das aus, wie sind die Datensätze so? Und eins der Feedback-Stücke, die mit angesprochen wurden, waren, wie schaut das aus mit demselben Datensatz, wenn der hier immer wieder überschrieben wird mit historischem Kontext? Oh, stimmt, sowas könnten wir ja auch machen. Jetzt ist so ein Kontext kann manchmal echt hilfreich sein, aber vielleicht, wenn man da gar nicht dran denkt, ich gehe nicht davon aus, dass die RKI nicht dran gedacht hat, sondern da das Aktuelle das Wichtigste für die war, aber das gibt immerhin schon einen schönen Kontext mit. Ich glaube, zum RKI gibt es noch dazu, dass die, was IT angeht, wirklich unterbesetzt sind. Ja, die haben jetzt 4 neue Stellen bekommen. Da war irgend sowas, ja, da gibt's irgendwie 5 Leute und jetzt haben sie endlich 4 neue Leute angestellt, aber die müssen auch gleichzeitig für das gesamte Robert-Koch-Institut irgendwie die Windows-Version patchen oder aktualisieren, ja. Die Computer betreuen. Die machen nicht nur das bisschen Datenaushangsschild, das ist schon eine Leistung, sondern die machen wirklich alles. Oh Gott, okay. Aber wenn wir gerade schon bei Visualisierung waren, ein Pick, den ich mit auf die Liste packen wollte, aber der blöderweise schon da stand, dann klaue ich dir den einfach, Hendrik. Klau mir den ruhig. Ist für die iOS-Nutzer unter euch. Es gab vor einer ganzen Zeit schon mal so ein schönes Widget über die großartige App Scriptable, dass man sich auf den Homescreen legen konnte, wo einfach die aktuelle Inzidenzzahl mit da war für den aktuellen Standort. Das wurde beim Laufen des Widgets automatisch geschaut, wo ist man gerade. Das wurde aufgelöst und dementsprechend die Inzidenzzahl angezeigt, dann in meinem Fall für Dresden. Und das wurde jetzt noch ein bisschen aufgebohrt, beziehungsweise ist schon wieder ein bisschen her, dass es nicht nur das anzeigt, sondern auch noch mit kleinen Graphen und Entwicklungen für das Bundesland oder komplett Deutschland und jetzt auch noch sehr cool mit der aktuellen Impfzahl mit drauf. Und da kann man gleich auf dem Homescreen mit im Auge behalten, wie viele Leute denn in Sachsen mittlerweile geimpft sind. Das finde ich echt sehr angenehm. Ach, das ist auch schon mit drinne. Das muss man zwar aktuell im JavaScript-Source noch exit, da ist ganz oben ein Flag mit Show Vaccine-Account oder irgendwas. Muss man noch enablen, aber danach sieht man das auch gleich mit drin. Das ist sehr toll. Ja. Sehe ich, aktuell sind es knapp 16, gerade aktualisiert von 16 auf 18.000 Leute hoch. Schön. 3.000 neue Impfungen verteilt. In Sachsen. In Sachsen. Na, immerhin. Immerhin. Ja, schön. Sehr geil. Vielen Dank. Ich glaube, an dieser Stelle können wir dann jetzt auch den Abschluss finden. Es war eine sehr Corona-lastige, aber ich möchte doch behaupten, eine sehr positive Sendung. Vielen Dank, Tom, dass du da warst und uns alles über Corona-Helden, über Quarantäne-Helden, das bleibt drin, über Quarantäne-Helden erzählt hast. Und wir verlinken eure Kontaktdaten definitiv hier und für alle Leute, die noch mehr Fragen an euch haben, ihr könnt euch direkt an Tom wenden oder die Kontaktdaten zu quarantänehelden.org, die wir hier in den Shownotes mit erwähnen oder die einfach auf quarantänehelden.org zu finden sind. Auf jeden Fall, hat sehr viel Spaß mit dir gemacht. Vielen Dank fürs dabei sein. Dankeschön. Genau, und dadurch, da du Hörer unseres Podcasts bist und weißt, wie wir die Sendung beenden, überlassen wir dir diesmal die Ehre, den Countdown zu starten. Wollen wir noch ein anderes Thema ansprechen? Gibt es noch irgendwas, was wir... Nee, ich glaube, das ist ein guter Abschluss. Ja, ist ein guter Abschluss, gut. Okay, dann bitte. Okay, jetzt nochmal ein bisschen Aufregung nochmal zum Schluss. Ich hoffe, ich mache das richtig. Vielen Dank, dass ihr zugehört habt. Der nächste Podcast in eurer Playlist kommt in 3, 2, 1.